So, ja, hallo. Ich mache heute einen Vortrag zum Thema rund um die Griechenland-Krise, Staatsverschuldungskrise, die Verhandlungen zwischen den Euro-Staaten und Griechenland. Und naja, von der Aktualität her ist es so, vor 10 Tagen gab es diese große Volksabstimmung, ob, wie genau das da formuliert wird, sei mal beiseite, aber da gab es das große Nein. Und Linke hier haben gejubelt und so weiter und so fort. Jetzt ist 10 Tage später, es haben Verhandlungen stattgefunden. Varoufakis, der Finanzminister, ist schon zurückgetreten. Tsipras hat wohl mit den Euro-Ländern was ausgehandelt, was so ziemlich dem entspricht oder manche sagen sogar noch härter ist als das, was vorher beschlossen wurde oder verhandelt wurde, wozu Nein gesagt wurde. Und heute Nacht wird in Griechenland vielleicht neue Sparmaßnahmen beschlossen, wo Teile der Syriza-Partei wohl nicht mitstimmen, also auf Nein stimmen wird, aber mit Hilfe der Konservativen und Sozialdemokraten. So, das ist sozusagen ungefähr das Aktuellste. Was ich heute Abend machen wollte, war nochmal richtig einen Rückblick zu machen, was ist eigentlich im letzten halben Jahr geschehen, wogegen hat eigentlich die Links-Rechts-Regierung in Griechenland opponiert und was wollte sie eigentlich, was war deren Standpunkt und warum waren eigentlich Deutschland, aber auch hinter sich der Rest der Eurogruppe eigentlich so hart und hat gesagt, nö, wir verhandeln da nicht. Wir wollen das nicht so machen, wie ihr das wollt. Und warum war das so ausschließend sozusagen? Darum wird es mir heute gehen sozusagen. Und ganz am Ende könnte man dann relativ dazu vielleicht nochmal versuchen, das, was gerade in den Zeitungen steht, irgendwie einzuordnen. Das ganze Ding hat 4 Punkte und ich würde immer 2 Punkte im Block referieren und dann könnte man diskutieren oder so. Und ja, Nachfragen, also Verständnisnachfragen zu irgendwelche Fachbegriffe oder so weiter, das kann jederzeit gemacht werden. Ja, das Ganze ist sozusagen eine Veranstaltung von Jimmy Beuel aus Berlin. Das ist eine linksradikale Gruppe hier in Berlin, arbeitet zusammen in der Organisation Gruppen gegen Kapital und Nation. Und wir hatten das schon mal in der Tristessa gemacht als Vortrag und heute ist es sozusagen ein paar Tage später, findet das nochmal statt. Es gibt hier eine Vorlage, die ich verteilt habe. Da sind Zitate drauf und auch die Thesen. Die Thesen werde ich jetzt nicht immer nur ablesen oder so, sondern meistens auch frei referieren. Wenn ich auf die Zitate gehe, würde ich das ankündigen und dann könnt ihr gerne mitlesen. Und ich würde jetzt mal mit einem Gedanken einsteigen oder ein Zitat einsteigen von Alexis Tsipras. Das ist ja, der immer noch amtierende Ministerpräsident in Griechenland. Und der hat noch bevor er an die Macht gewählt wurde, im Januar, hat er, weil absehbar war, er wird an die Regierung kommen wahrscheinlich, hat er im Handelsblatt einen offenen Brief an die Deutschen veröffentlicht. Und darin schreibt er, das ist jetzt das erste Zeitungszitat, was ihr da auch habt. Der griechische Staat ist seit 2010 nicht mehr dazu in der Lage, seine Schulden zurückzuzahlen. Unglücklicherweise beschloss man auf offizieller europäischer Seite so zu tun, als könne man diesem Problem mittels des größten in der Menschheitsgeschichte je gewährten Kredites und der strikten Durchsetzung eines finanz- und strukturpolitischen Anpassungsprogrammes Herr werden. Und das, obwohl dies mit mathematischer Gewissheit das Zusammenschrumpfen des Inlandseinkommens zur Folge haben musste, aus welchem die Abbezahlung neuer wie alter Kredite finanziert wird. Also, da zeichnet sich schon ein bisschen was ab, irgendwie, dass er jetzt so große Schuldenberge oder Kredite auch nicht irgendwie haben will. Das wird später nochmal deutlich, was er eigentlich damit meint. An der Stelle kam es mir vor allen Dingen auf das Ende dieses Zitates an, wo er sagt, naja, wenn man dieses Austeritätsprogramm, dieses Sparprogramm, was ich später nochmal erläutern würde, welchen Sinn und Unsinn das hat, wenn man das durchzieht, dann geht die Wirtschaft kopf heißt da, dann sinken die Steuereinnahmen und dann kann man ja die Schulden nicht mehr bezahlen aus den Steuern. So endet er hier. Und dagegen wollte ich jetzt als Einstieg zwei, drei Sachen sagen, wie eigentlich das Verhältnis von Steuern und Staatsschulden ist. Vor allen Dingen deswegen auch, weil das ist ja auch aus Deutschland bekannt. Also die Leute, die am Stammtisch oder die Bildzeitung lesen, die dort unterwegs sind, eben die Bildzeitung selber. Ständig wird das Argument vorgebracht, wir müssen mit den Steuern die Griechen auszahlen. Immer noch geschmückt mit irgendwelchen Fantasien, die gehen alle mit 50 in eine Rente und machen sich ein Lotterleben und wir müssen mit den Steuern das zahlen, was die da haben. So, das ist so das gängigste Argument der Leute, die eigentlich hart sagen, die Griechen sollen eigentlich zum Teufel gehen. Übrigens, an dem Tag, wo das griechische Nein in der Volksabstimmung zu den alten Verhandlungen sozusagen kam, da hat die junge Welt eine Stellungnahme von Sarah Wagenknecht und von dem anderen Vorsitzenden Dietmar Bartsch veröffentlicht, also Vorsitzende der Linkspartei. Und die haben gesagt, Zitat, das Ergebnis, also des Referendums, das Ergebnis ist eine schallende Ohrfeige für Kanzlerin Merkel und die Troika. Allen Drohungen und Erpressungsversuchen zum Trotz hat die griechische Bevölkerung sich klar gegen ein weiteres Kürzungsdiktat ausgesprochen. Auch die deutschen Steuerzahler können ihr dafür dankbar sein. Die Griechen haben mit ihrem Nein verhindert, dass nochmal europäische Steuermilliarden für eine völlig verfehlte Politik verschleudert werden. Also die dreht eigentlich dieses Stammtischargument um und sagt, sagt, ja, es ist schon so, der deutsche Steuerzahler hat das alles zu zahlen, diese ganzen Milliardenpakete, die an Griechenland gehen. Und deswegen soll der eigentlich alle Deutschen froh sein, dass die mit Nein gestimmt haben, weil, Klammer auf, darauf komme ich später noch, die griechische Regierung vor allen Dingen sowas wie einen Schuldenschnitt haben wollte. Also sowas wie eine Halbierung der Schulden, damit da nicht mehr so viel gezahlt werden muss. Das wurde abgelehnt seitens der Euro-Länder. Warum, komme ich auch später drauf. An mir kommt es nur noch mal sehr zentral auf dieses Steuerargument, an Steuer- und Staatsverschuldung. Weil wenn man das mal kapiert hat, wie da der Zusammenhang ist, dann hat man echt 50% der falschen Vorstellungen über diese ganze Staatsverschuldungskrise eigentlich erledigt und hat sich damit echt ganz schön viel Freiraum eröffnet, überhaupt Sachen an der Ecke zu verstehen. Weil der Witz ist der, weder in Deutschland noch in Griechenland wird irgendein Eurofitzel an Schulden durch Steuern bezahlt. Was ist das Übliche in Deutschland wie in Griechenland? Der Staat oder eine staatliche Institution gibt eine Anleihe raus. Das ist ein Stück Papier, da steht drauf, ich kriege an dem und dem Datum, meinetwegen 1 Milliarde Euro, und nach 3 Jahren kriegt derjenige, der mir diese Milliarde gibt und dafür dieses Papier bekommt, das steht auch auf dem Papier drauf, kriegt dann diese 1 Milliarde wieder plus Zinsen, 2%, 3% irgendwas. Das ist erstmal eine Staatsverschuldung. Also das ist eine Anleihe, die wird halt rausgegeben und dann hat das Papier jemand anders und nach 3 Jahren tanzt er dann wieder an und sagt, ich möchte jetzt das Geld haben. Also wer gibt dort das Geld? Banken oder irgendwelche. Aber die kommen ja wieder. Zwischenzeitlich, wenn man die Staatsschuld aufgenommen hat, hat man das Geld ja eigentlich ausgegeben als Staat. Meinetwegen im Ausgangspunkt sowas, man hat sich Panzer gekauft, eine Hochschule gebaut, egal was, irgendetwas. Man hat ja was damit finanziert. Jetzt ist es total üblich, dass, bevor diese Anleihe ausläuft, dass der Staat wiederum hingeht und sagt, ich habe hier eine neue Anleihe, über 1 Milliarde Euro. Und das biete ich hier an. Und wer die nimmt, der kriegt in 5 Jahren 1 Milliarde zurück und in diesen 5 Jahren 3% Zinsen pro Jahr. Wer gibt mir das? Und dann kommt meinetwegen eine andere Bank und gibt das Geld und mit dieser Milliarde ist dann der Staat in der Lage, den alten Schuldner auszuzahlen. Also, ne, Schulden werden bezahlt, indem man neue Schulden macht. Und das ist in der Bundesrepublik so. Also, jedes Jahr werden in der Bundesrepublik locker an die 450 Milliarden Euro an Schulden fällig. Insgesamt sind 2000 Milliarden, aber weil die halt unterschiedliche Laufzeiten haben, werden sie halt immer unterschiedlich fällig. Und jedes Jahr nimmt die Bundesrepublik Deutschland ungefähr in dem Umfang neue Schulden auf und bezahlt damit die alten. Mal allein nur theoretisch gedacht, könnten die eigentlich ihre Schulden durch Steuern bezahlen? Ich bin immer noch bei Deutschland. Muss man sagen, nein, das Steueraufkommen in einem Jahr ist ungefähr so hoch wie die kompletten Schulden, die in einem Jahr zurückbezahlt werden müssen. Also jetzt könnte man sagen, die BRD könnte theoretisch aus Steuern die Schulden zahlen, müsste dann aber alle Bullenwachen dicht machen, alle Parlamente schließen, alle Ausgaben, Militär aufhören, müsste eigentlich sonst nichts tun. Dann ginge das. Die Vorstellung ist absurd und kommt praktisch eben auch nicht vor. Wie ist es jetzt in Griechenland? In Griechenland ist es sehr ähnlich oder ist es genauso. Also davon ist ja in den Zeitungen jetzt immer die Rede. Am 14. Juli braucht Griechenland 5 Milliarden, sonst ist es zahlungsunfähig. Und dann braucht es an dem und dem Datum wieder neue Gelder, ne? Also die reden da immer von diesen Zahlungsterminen und das sind immer so Summen zwischen, mal sind es 500 Millionen, mal sind es 7 Milliarden, irgendwelche Zahlen. Und das heißt immer, an dem Punkt laufen irgendwelche Schulden aus. Und dann muss die Grundsumme zurückgezahlt werden. Und jetzt ist der Witz der, früher hat Griechenland, wie jedes andere Land auch, die Gelder von den sogenannten freien Finanzmärkten bekommen. Also von der gesamten Bankenlandschaft der Welt. Das ist die Staatsverschuldungskrise, dass Griechenland, ich sage jetzt mal aus welchen Gründen auch immer, dieses Geld von der internationalen Bankenwelt nicht mehr bekommen hat. Das ist erstmal der ganze Ausgangspunkt, der Auslöser einer Staatsverschuldungskrise ist, die internationale Bankenwelt, aus welchen Gründen auch immer, mag nicht mehr neue Kredite geben in das Land und dann ist das Land nicht mehr in der Lage, die alten Kredite zu bezahlen und ist automatisch zahlungsunfähig. Es wäre genau das Gleiche in Deutschland. Würde aus welchen Gründen auch immer die Finanzwelt sagen, Deutschland, naja, das ist nicht mehr so gut und würde weniger Kredit geben oder gar keinen mehr, von einem Tag auf den anderen, Deutschland hätte einen Staatsbankrott oder Deutschland wäre pleite an der Seite. Das ist Griechenland passiert 2010 und seitdem kann es die alten Schulden nur bezahlen, weil es Kredite von der Eurogruppe oder vom IWF bekommt. Also das sozusagen zögert jetzt eigentlich das, also sozusagen ist Griechenland pleite? Nein, solange sich irgendwelche politischen Geldgeber finden, die sagen, wir geben Griechenland Geld, wofür? Ja, damit die alten Schulden bezahlt werden. Das ist dann auch nochmal der Hinweis darauf, wobei hilft eigentlich der IWF oder die Euro-Länder? Wobei helfen die eigentlich Griechenland? Ja, sie helfen Griechenland genau erstmal nur dabei. Das Geld wird überwiesen nach Griechenland, ist vielleicht ganz kurz oder 3-4 Tage dort auf dem Konto und dann geht das zurück. Also nur, dass es nochmal deutlich ist, diese Gelder werden gegeben, damit genau dieser Schuldenkreislauf geht. Und dann kann man sich mal eben, also das wäre jetzt das nächste Thema, wozu eigentlich? Also wozu wird das jetzt eigentlich gemacht? Das ist jetzt erstmal der Punkt, dass Staatsanleihen nicht einfach, ja, oder mal so rum, eine Staatsanleihe ist in dem Sinne ein Wertpapier. Was heißt ein Wertpapier? Meinetwegen, ich als Bank gebe dem griechischen Staat 1 Milliarde. Dann könnte man ja sich hinstellen und übrigens vielleicht im Privaten kann man sich das, könnte man, würde man ja so eventuell auch rechnen. Ich habe 1 Milliarde gehabt, jetzt habe ich es weggegeben und in 3 Jahren kriege ich 1 Milliarde zurück. Also, dann kann ich halt sagen, okay, ich bin jetzt reich, ich habe 1 Milliarde, jetzt bin ich für 3 Jahre arm, weil ich habe nichts, aber in 3 Jahren, wenn der andere zahlungsfähig ist, dann bin ich wieder reich und übrigens reicher als vorher, weil die Zinsen kommen ja auch noch drauf. In der Finanzwelt ist das so, dass ganz anders gerechnet wird. Es wird die Milliarde weggegeben, man hat jetzt diese Anleihe. Und das gilt in der Finanzwelt als Wertpapier, also als Reichtum. Das wird bewertet. Wie geht das oder was soll man sich darunter vorstellen? Naja, die stellen sich auf den Standpunkt, ich könnte das Ding ja auch zwischenzeitlich verkaufen. Ich muss ja gar nicht abwarten, bis der griechische Staat das zurückzahlt in 3 Jahren, sondern da mögen jetzt ja zwischendurch Leute sein, die das kaufen wollen, weil die auch sagen, ach, ein Papier, wo es Zinsen drauf gibt, interessant, kommt halt auf den Preis an, ob ich es nehme oder nicht. Und wenn das ständig gekauft wird unter den Banken oder eben organisiert an der Börse, New York, Frankfurt, London und so weiter und so fort, dann kann sich die Bank auf den Standpunkt stellen, weil ich das jederzeit losschlagen kann dort, ist das nicht einfach nichts, sondern das ist etwas. Und dann orientiert an dem, was an den Börsen so an Preisen zustande kommt. Das ist deren Standpunkt. Und es ist klar, wenn das nicht, wenn sozusagen der Schuldner, in dem Falle Griechenland, das nicht zurückzahlen kann in 3 Jahren, dann ist das auch kein Versprechen auf Geldvermehrung, sondern dann ist das ein fauler Kredit. Oder man kann sagen, man kann den Schuldschein auch in die Tonne treten. Dann ist das nichts mehr wert. Dann kauft das auch niemand mehr. Und indem jetzt die Euro-Länder Griechenland Kredit geben und damit Griechenland seine Schulden zahlen kann, wird erstmal das geleistet, die Wertpapiere bleiben Wertpapiere und sind nicht einfach Mist. Das wird erstmal geleistet damit. Die Frage ist, wem hilft das eigentlich, wenn die Wertpapiere bleiben oder in Wert gehalten werden und nicht einfach Mist sind? Muss man sagen, im Ausgangspunkt der Staatsverschuldungskrise 2010 vor allen Dingen erstmal der europäischen Bankenwelt. Weil die waren umfangreich in der griechischen Staatsschuld involviert. Das waren die Kreditgeber überwiegend. Ne? Deutsche Bank, Commerzbank, die französische Paribas und so weiter. Die hatten alle so Summen von 20 Milliarden bis 80 Milliarden hatten die durchaus an griechischen Staatsanleihen bei sich liegen. Sind die nichts wert? Sind diese Banken um genau diese Beträge erstmal komplett ärmer in ihren Bilanzen und hätten eigentlich dann, weil das sind schon ordentliche Summen, vielleicht auch einen Bankrott anmelden müssen. Zumindest hätte der Staat nochmal, sonst ihnen umfangreich nochmal helfen müssen, was er ja vorher schon getan hat. Aber erstmal, indem der Staat oder die Euro-Staaten einspringen und Griechenland Geld geben, damit sie die alten Schulden zahlen können, kann Griechenland diese Banken auszahlen. Das hilft erstmal denen. Jetzt ist der Witz. Im Zuge der letzten 5 Jahre haben die Banken nicht gesagt, na wenn das so ist, dann kann ich ja auch weiterhin Kredit an Griechenland geben, weil ich weiß ja, im Zweifelsfall kriege ich Kredit von den Euro-Staaten. Also über den Umweg werden meine Schulden ja schon bezahlt. Sondern die sind vorsichtig geworden und sind weitestgehend rausgegangen aus den griechischen Staatsanleihen. Heute ist es so, weil die das so gemacht haben, ist es so, wer ist jetzt eigentlich der Hauptgläubiger von Griechenland? Wer hat eigentlich diese ganzen Staatsanleihen? Das ist die EZB, das ist der IWF und dann noch diese Euro-Gruppe über verschiedene Mechanismen. Also lauter Staaten sind jetzt die Gläubiger des Schuldners Griechenland. Und dieselben Figuren geben Griechenland Kredit, damit Griechenland ihre Schulden auszahlen kann. Insofern wird, ne, auf die Frage, was leisten sie jetzt heutzutage? Naja, die Wertpapiere, die diese ganzen Staaten bei sich irgendwie liegen haben, die werden in Wert gehalten. Ne, also, das Deutschland nicht sagen muss, meinetwegen, ich hab hier Wertpapiere von Griechenland im Umfang von zig Milliarden, eigentlich ist das alles Müll, das kriegen wir ja nie wieder. Sondern sagen kann, in meinen Bilanzen steht, dass Deutschland diese Ansprüche hat und eigentlich ist das was wert. Deutschland ist reich. Jetzt gibt es dasselbe Verfahren auf einer höheren Ebene. Und zwar, griechische Staatsanleihen werden in Euro ausgegeben. Und ich komme da später auch nochmal ein bisschen zu, was das bedeutet. Alle wussten, irgendwie gibt es da einen Zusammenhang. Kackt Griechenland ab, dann trifft es Italien und Spanien auch und eventuell sogar Frankreich. Kacken die griechischen Staatsanleihen ab, sind die nichts mehr wert, dann mag das auch auf die anderen Länder umschlagen. Woran ist da gedacht? Da ist daran gedacht, dass irgendwie griechische Anleihen wie Exemplare von Anleihen aus Euro-Ländern gelten in der Welt. Also, dass praktisch eine griechische Staatsanleihe sowas wie ein Repräsentant ist für auch italienische Anleihen und spanische Anleihen. Wenn das stimmt, wie der Zusammenhang ist, komme ich nachher noch dazu. Wenn das stimmt, dann ist klar, dass wenn die Euro-Länder im Ausgangspunkt den eigenen Banken unter die Arme greifen, indem sie die griechischen Wertpapiere in Wert halten, dann ist klar, dann greifen sie damit auch der Bankenlandschaft unter die Arme, insofern sie italienische Staatsanleihen oder spanische Staatsanleihen bei sich im Keller haben, was sie alle haben. Und, das meine ich nur, natürlich insofern auch die Staaten selber Staatsanleihen von anderen Ländern bei sich im Keller halten. Auch deren Reichtum wird sozusagen durch dieses Verfahren in Wert gehalten. Das ist der ganze Zirkel, von dem Kredite werden gegeben, damit Kredite ausbezahlt werden können. Und wenn man jetzt nochmal fragt, wer leidet jetzt eigentlich wie daran, also Stichwort Steuerzahler, dann kann man noch mal, muss man wirklich nochmal hart sagen, der Steuerzahler ist eh eine sehr vornehme Figur, weil damit bin ich gemein und ihr und der Ackermann auch und so weiter und so fort. Wir alle sind Steuerzahler, ob man da reich oder arm ist, ist eigentlich scheißegal. Mehrwertsteuer zahlt jeder. So, erstmal eine ganz komische, abstrakte Figur. Wir alle sind belastet. Aber ganz unabhängig davon kann man ja mal wirklich fragen, ist das denn so, dass der Steuerzahler da belastet wird, war meine Aussage, weder in Deutschland werden diese Hilfskredite in Anführungsstrichen aus Steuern bezahlt, sondern wie finanziert eigentlich Deutschland so einen Kredit an Griechenland? Ja, Deutschland nimmt einfach selber einen Kredit auf und zahlt damit den Kredit an Griechenland, mit dem dann Griechenland einen Kredit zurück nach Deutschland überweist. Also der Steuerzahler ist überhaupt nicht betroffen. Auch in Griechenland sind die Leute bislang als Steuerzahler überhaupt nicht betroffen, wenn es um die Frage geht, wie zahlt man eigentlich die alten Schulden zurück? Nicht ein Pfennig der alten Grundschuld wurde bislang aus Steuern dort irgendwie behoben, sondern immer nur durch neue Kredite. Insofern kann man mal festhalten, als Steuerzahler leidet da sowieso keiner an der Kiste. Aber andersrum, und das wäre der Übergang in den nächsten Punkt, insofern ein Staat versucht, seine Kreditwürdigkeit bei den Finanzmärkten zu verteidigen, kommen die Staaten auf Ideen wie Austeritätspolitik, Sparpolitik, durchaus auch manche Steuererhöhung, um der Finanzwelt etwas zu demonstrieren. So leiden dann Leute. Und davor nämlich die Lohnabhängigen, aber da komme ich gleich zu. Das wäre jetzt erstmal der Punkt 1 gewesen. Ich hätte jetzt mal gefragt, gibt es dazu Fragen? Also vor allen Dingen Verständnisfragen. Gerne auch, sagt auch gerne nochmal, das ist ja so, wir, sag das noch einmal oder mach es in anderen Worten. Eine Sache zu den Gründen, du meintest, Griechenland hat auf einmal kein Geld mehr bekommen, um irgendeine Schuld abzuzahlen oder die erste. Nach den Gründen zu fragen, gibt es überhaupt oder macht das dann ein riesen anderes Thema auf? Ich würde später auf die, es würde ein großes Thema aufmachen, aber ich würde später nochmal versuchen, eine Erklärung anzubieten. Also ich mache nachher nochmal eine kurze Rekapitulation. Was wollte eigentlich Griechenland damals, wenn sie bei dem Euro beitreten wollten? Ich glaube, das war 2003. Welche Kalkulation gab es da eigentlich? Wie hat das zeitweise geklappt und warum dann nicht mehr sozusagen? In dem Zuge würde ich tatsächlich nochmal versuchen, eine kurze Erklärung der, wie ist es dazu gekommen, abzuliefern. Ich überlege, das ist so ein bisschen als Zirkel und Kette, und dann irgendwie ist das unterbrochen worden sozusagen. Genau. Nein, es gab, stimmt. Also ich springe sozusagen thematisch einfach mitten rein. Ich wollte einfach nur eine Überlegung zum Thema, wie werden eigentlich Schulden bezahlt, loswerden. Und das erklärt natürlich noch nicht, warum haben die Banken damals aufgehört, Griechenland Kredit zu geben. Würde ich später erklären. Es gibt übrigens von den Gruppen gegen Kapitalnationen eine Broschüre zum Thema Staatsverschuldungskrise im Euroraum. Und die können die nachher nochmal rausholen. Da wird das nochmal versucht deutlich. Also da ist das richtig Thema. Wie ist es zu der Krise gekommen? Und das ist vielleicht auch ein guter Übergang zum nächsten Punkt. Da steht auch nochmal diese Seite, Schulden werden durch Schulden gezahlt und dass es sogar dahin geht und auch die Zinsen werden durch Schulden gezahlt. Vielleicht noch mal ein kurzes Fazit zu eben vorweg, dass man sich das noch mal klar macht. Wenn man das weiß, durch Steuern wird da eigentlich nie was gezahlt an den Schulden. Wenn man das klar hat, weiß man eine ganze Menge. Zweitens, das mag ein total irre vorkommen, dieses Verfahren. Das kommt daher, weil man das halt, weil man an sich selber denkt. Also, wie gehe ich mit meinem Dispo um? Ja, das mag vielleicht mal klappen, dass ich bei der einen Bank ein Dispo kriege und dann zur anderen Bank gehe und da was abbezahle oder so. Aber eigentlich diese Kreditkette klappt im Privaten nicht gut. Da kriegt man auch irgendwann Probleme, Insolvenzverschleppung oder irgend so ein Scheiß. Ach, vielleicht stimmt das noch nicht mal. Auf jeden Fall, es kommt einem selber so fremd vor, weil man das im privaten Umgang mit, man nimmt Schulden auf und muss Zinsen zahlen, so gar nicht kennt. Es ist ja auch ein super bequemer Standpunkt. Bei Unternehmen ist es aber teilweise schon anders. Die kriegen laufend neuen Kredit und können damit teilweise auch alten Kredit abzahlen. Bei Staaten ist es tatsächlich das Prinzip. Das ist überwiegend zu 90% der Fälle sozusagen bei den funktionierenden kapitalistischen Staaten, dass die genau das so machen. Es gibt ein paar Ausnahmen, die zahlen auch mal Schulden zurück, aber immer auch nur einen Teil. Der Großteil der Schulden wird auch bei denen durch neue Schulden bezahlt. Das wäre jetzt mein Übergang, weil ich lese gerade gleich ein Zitat vor vom Finanzminister Varoufakis. Da kommt der Finanzterminus Primärüberschuss vor. Das war ein Streitgegenstand bei den alten Verhandlungen sozusagen im Juni. Und ein Primärüberschuss soll Folgendes heißen. Der Staat hat einen Überschuss, also er hat mehr Einnahmen als Ausgaben. Aber rausgerechnet sind dabei genau diese Grundschulden, also diese Grundsumme der Schulden, die sind rausgerechnet. Also wenn man sich wegdenkt, dass der griechische Staat meinetwegen pro Jahr, ist jetzt frei erfunden die Zahl, irgendwie 50 Milliarden Euro Schulden zahlen muss. Das ist immer die Grundsumme, die fällig wird, die auslaufenden Schulden. Wenn man sozusagen, da wird unterstellt, ja, das muss der griechische Staat schon irgendwie durch neue Schulden machen. Ne? Meinetwegen bei der EZB oder sonst wo. Wenn man das rausrechnet, dann fangen wir mal an, Einnahmen und Überschuss zu rechnen. Und wenn dann ein Überschuss, also und Einnahmen und Ausgaben zu rechnen, und wenn da ein Plus ist, mehr Einnahmen als Ausgaben, dann reden wir von einem Primärüberschuss. In diese Ausgaben sind eingerechnet durchaus die Zinszahlungen. Also die machen sich so einen Ausgabenpott und sagen halt für Militär, für Beamte, für Schulen, für weiß der Teufel und Zinsen. Das sind die Ausgaben. Und dem stellen wir gegenüber, was kriegt der Staat eigentlich rein durch Steuern und auch vielleicht Privatisierungserlöse, Staatsbetriebe verkaufen. Da sollen die einen Überschuss machen. Und das war ein Streitgegenstand. Daran merkt man, auch da ist unterstellt, ein Großteil der Zinsen aus Griechenland werden auch durch neue Schulden bezahlt. Und das war auch in Deutschland lange Zeit so üblich. Ne? Die alten Schulden durch neue Schulden bezahlen, aber auch die Zinsen durch neue Schulden bezahlen. So, das geht in der Welt und das sozusagen, man ist natürlich ein Rätsel, wie geht das oder warum geht das? Die Frage halte ich übrigens für viel besser, als zu sagen, das ist ja verrückt. Weil die Frage, das ist ja verrückt, das kommt nur daher, dass man bei sich als Privatmensch, als Lohnarbeiter oder irgendwie so dran denkt und dann sagt, bei mir wird das ja nie gehen. Stimmt. Bei dir wird das nie gehen. Bei Staaten geht das. Kann ich nochmal was fragen, ja, bevor du weitermachst? Und zwar hat sich dann sozusagen die Zusammensetzung der Gläubiger auch geändert seit, weiß nicht, 2000, 2005, 2010 und jetzt dann erst recht von privaten Banken eher hin zu politischen, also zu anderen, zu Euro-Gruppen oder EZB? Ja, 2010 ist es, also im Frühjahr 2010 oder Dezember 2009 ist es so losgegangen, dass es so Griechenland Probleme hatte, an den freien Finanzmärkten Kredite zu bekommen. Das war sozusagen der Startschuss für die Staatsverschuldungskrise. Und im Frühjahr 2010 waren überwiegend Privatbanken, internationale, ne, also deutsche Banken, italienische Banken und französische Banken oder die ganze europäische Bankenlandschaft hatte irgendwie griechische Staatsanleihen. Insofern waren die damals die Hauptgläubiger. Heute sind es IWF, EZB und ich komme dann mal mit den Fonds durcheinander. Dieser alte Fonds, EFS, scheiß mich tot, wo die Euro-Gruppe hintersteht, also wo die einzelnen Euro-Länder dahinter stehen. Und für diesen Fonds wiederum ist Deutschland der größte Zahler. Wobei Erinnerung, wie zahlt Deutschland dort? Ja, indem es selber Kredite aufnimmt. Dann würde ich dieses Zitat vorlesen. Das ist von Varoufakis von Anfang Juni, also in der Hochphase der Streitereien um die Verhandlungen des alten Hilfspakets. Hilfspaket in Anführungsstrichen. Da sagt Varoufakis: Wir bieten Ihnen einen Primärüberschuss im Haushalt, an dessen Wirkung ich nicht glaube. Nur um uns Ihrer Position anzunähern. Wir haben eine Erhöhung der Mehrwertsteuer angeboten, die sehr problematisch für uns ist. Es war ein Zeichen des guten Willens, dass wir ernsthaft daran interessiert sind, eine Einigung zu finden. Der Tagesspiegel fragt, Tagesspiegel hat das Interview geführt, wenn man die Zahlen aus beiden Vorschlägen vergleicht, dann fordern die Gläubiger Kürzungen und Steuererhöhungen im Umfang von 3 Milliarden Euro. Und die griechische Seite bietet 1,87 Milliarden an. Warum sollte das nicht zu überbrücken sein? Varoufakis. Die Differenz könnte entscheiden, ob wir auch den Rest der griechischen Volkswirtschaft abwürgen oder nicht. Wir sind im 7. Jahr der Rezession. Wenn wir in dieser Lage nochmal 3 Milliarden Euro durch Rentenkürzung und Erhöhung der Mehrwertsteuer der Wirtschaft entziehen, wird das Defizit im nächsten Jahr wieder viel höher ausfallen. Das ist, als ob man eine kranke Kuh schlägt, damit sie mehr Milch gibt. Das bringt sie um. Sogar unser eigener Vorschlag von 1,8 Milliarden Euro ist schon exzessiv. Ja, Griechenland braucht einen ausgeglichenen Haushalt, aber mehr nicht. Der Tagesspiegel, das würde die Rezession aber auch nicht beenden. Varoufakis, darum sind diese Vorschläge zu Steuern und Reformen ja auch nur ein Drittel des nötigen Programms. Wir sind da ganz klar, wir brauchen außerdem eine Umschuldung, um die Zins- und Tilgungszahlungen machbar zu gestalten und wir benötigen ein Investitionspaket, das nach unserem Vorschlag über die Europäische Investitionsbank kommen soll. Also in diesem Zitat macht er eigentlich so ein bisschen klar, was die Linie der Links-Rechts-Regierung in Griechenland eigentlich war. Die hat halt gesagt, ausgeglichener Haushalt okay, aber besondere Sparprogramme, um da irgendwie Zinsen mit abzubezahlen, das halten wir für Quatsch. Sie sagen, die ganzen Sparprogramme sorgen dafür, dass die Binnenkaufkraft geschwächt wird und dadurch einfach die Wirtschaftskrise anhält und sagt, unser Laden ist kaputt. Kommen da gleich noch zu. Sagt dann weiter und zwei weitere Programmpunkte sind, sie wollen gerne eine Umschuldung haben. Eine Umschuldung ist nicht ganz dasselbe wie ein Schuldenschnitt. Eine Umschuldung heißt, man hat jetzt 10 Milliarden Schulden zu zahlen in den nächsten 3 Jahren und muss 3% Zinsen dafür zahlen. Eine Umschuldung wäre, die Gläubiger von diesen Papieren sind einverstanden, dass zum Beispiel die Papiere umgewandelt werden in welche, die auf 30 Jahre laufen. Also die Grundschuld muss erst in 30 Jahren zurückgezahlt werden. Und die Zinsen werden zum Beispiel flexibilisiert. Ist das Wirtschaftswachstum schlecht, dann gibt es ganz wenig Zinsen. Steigt das Wirtschaftswachstum, können die Zinsen sogar über den Prozentsatz steigen, der es gerade hat. Ne? Sozusagen eine Umschuldung wäre eigentlich sowas wie, nee, wir streichen keine Schulden, aber ne, man hat ein bisschen mehr Zeit, um damit umzugehen. Das ist so deren Ding und da muss man sagen, das ist überhaupt kein neuer Standpunkt. Diese Sachen. Achso, und der dritte Punkt ist natürlich, dass sie sagen, und wir brauchen Kredite, die nicht nur dafür da sind, dass man die alten Schulden zurückbezahlt, sondern wir brauchen irgendwie Kredite, mit denen wir zum Beispiel den Hafen ausbaggern können, damit endlich die großen Containerschiffe, die es heutzutage auf den Weltmeeren gibt, da auch wirklich einlaufen können. Nur so kriegen wir unser Wirtschaftswachstum nach vorne. Und das können wir gerade nicht zahlen, wir brauchen dafür einen Investitionskredit. Das ist so das, was sie gerne wollen. All das ist nicht vorgesehen gewesen von Seiten der Euro-Länder. Das ist jetzt der Punkt, die verlangen das, was man gemeinhin Austeritätspolitik nennt. Was ist Austeritätspolitik? Das ist gar kein neues Programm. Und das ist auch nicht nur ein Programm, was in der Regel fremde Länder einem anderen Land aufherrschen, sondern das ist ein Programm, mit dem Staaten tatsächlich auf die Finanzwelt reagieren, wenn die Finanzwelt dazu übergeht, weniger Kredit zu geben oder gar keinen Kredit mehr zu geben. Das ist sozusagen eigentlich ein Staatsverschuldungskrisenreaktionsprogramm, was durchaus vorher andere Staaten auch ganz alleine, ohne fremde Ratgeberei und Kontrollen, ganz für sich alleine durchgezogen haben. Und es gibt ganz viele Leute, die sagen, das ist ja alles sinnlos oder so. Ich wollte jetzt mal sagen, was ist eigentlich der Sinn dahinter? Und gar nicht, um zu sagen, das ist ein tolles und gutes Programm und viel vernünftiger, sondern um so ein bisschen Verschwörungstheorien aus dem Raum zu holen, sondern einfach zu sagen, worum geht's da eigentlich? Weil nur wenn man das verstanden hat, kann man hinterher auch sagen, aha, wenn mir also Leute am Herzen liegen, die aktuell für schwerste Krankheiten, an denen man sterben kann, den ganzen Tag im Krankenhaus stehen müssen in einer langen Schlange, was dort einfach derzeit der Fall ist, wenn mir das zuwider ist, dann muss ich halt wissen, warum gibt's das eigentlich? Und dann wäre es ganz sinnvoll, das auch mal zu verstehen, was ist eigentlich der Sinn dahinter, damit man weiß, wogegen man dann ist. Der Ausgangspunkt ist, die Finanzwelt sagt zu einem Staat, du hast zu viel Schulden mit zu wenig Wachstumsaussichten oder du hast zu wenig Wachstum hinbekommen und hast zu viele Schulden. Das ist der Ausgangspunkt für die Finanzwelt, um diesem Staat nicht mehr so viel Kredit zu geben wie vorher. Ne? Vielleicht, das fängt übrigens so, also wenn ich sage, die Finanzwelt sagt, oder ich komme später auch so, die Finanzwelt stellt die Frage oder so, dann möchte ich damit nicht sagen, da gibt es alle Banken, treffen sich einmal am grünen Donnerstag und besprechen sich ab oder so, sondern die Banken sind schon alles Konkurrenten auch gegeneinander. Die freuen sich ja auch manchmal, wenn sie einen Kredit geben können an ein Unternehmen und den anderen ausstechen. So, es sind schon Konkurrenten, aber sie kalkulieren halt darauf, was kann man da an Zinsen rausholen, wenn man einen Kredit gibt? Aber zweitens auch, und wie sicher ist das eigentlich, dass der Kredit auch zurückkommt? Das sind so ihre Kalkulationssachen. Dann ist natürlich klar, wenn wir da bei der Staatsebene sind und der Kredit sowieso nur zurückgezahlt werden kann, wenn andere Banken oder überhaupt irgendwelche Banken dem Staat weiterhin Kredit geben, dann ist natürlich klar, dass alle Banken auch auf ihre Nachbarn gucken. Weil wenn der Nachbar vorsichtig wird und Griechenland weniger Kredite gibt, dann hat man alleine nur deswegen, auch wenn man selber denkt, eigentlich gute Chancen, dass da was draus wird, hat man eigentlich schon einen ersten Grund zu sagen, ja, dann sollte ich auch vorsichtig werden. Also es ist auf eine Art so zirkulär. Wenn die Banken sich in der Masse entscheiden, einem Staat keinen Kredit mehr zu geben, ist es total sinnvoll für jede Bank, diesem Staat keinen Kredit mehr zu geben und dann kriegt der Staat auch keinen Kredit mehr. Aber es sind Wertpapiere und der Ausgangspunkt ist natürlich, ein Wertpapier ist, hier hast du eine Summe Geld, sie soll sich vermehren, sie soll sich verzinsen. Insofern ist dieses, wenn ich jetzt sage, die Banken ziehen sich nach und nach zurück, dann ist das Urteil in Griechenland zum Beispiel, aber wird ja auch über andere Staaten gefällt. Argentinien hatte ja mal das Problem. Dann ist das Urteil gefällt, du hast zu viele Schulden, relativ zu wenig Wachstumsaussichten. Wie kann ein Staat, der weiterhin Kredite haben will, der weiterhin eine kapitalistische Gesellschaft haben will und dafür auch Kredite kriegen will in der Finanzwelt, wie kann der Staat darauf reagieren? Das ist jetzt die Logik des Austeritätsprogramms. Er könnte natürlich sagen, naja, da müssen wir halt mehr Wirtschaftswachstum herbeischaffen. Und wie macht man eigentlich in der Regel mehr Wirtschaftswachstum oder wie regiert man das dabei? Naja, dann nehmen wir halt ordentlich Kredit auf, bauen ein Internetbreitbandkabel von hier bis in die Alpen und in jedes scheiß Dorf, damit überall irgendeine Heckenpenner sich eine tolle Geschäftsidee mit Internetverkauf ausdenken können. Das wäre natürlich eine Variante. Jetzt hat ja der Staat mit dem Urteil der Finanzwelt, wir wollen dir nicht mehr so gerne Kredit geben, natürlich das Problem, kriegt kein Kredit. Also sagen, das ist eigentlich diese ganze Ecke, die normalerweise stattfindet. Ne? Ordentlich Kredite aufgeben und überall irgendwas in die Wege leiten, damit dann ordentlich Wirtschaftswachstum zustande kommt, das ist ja erstmal als Möglichkeit nicht da. Deswegen versucht der Staat anders darauf zu reagieren und sagt, okay, ich nehme das Urteil ernst und ich verspreche Besserung. Ich versuche euch jetzt zu signalisieren, ich nehme das Urteil ernst und verspreche euch Maßnahmen zu unternehmen, die das Verhältnis besser machen. Was sind dann die Möglichkeiten? Okay, das eine Mal, Wirtschaftswachstum ankurbeln. Was bleibt eigentlich an Wirtschaftswachstum ankurbeln, wenn man keine Kredite geben kann? Also aufnehmen kann. Man kann versuchen, die Löhne zu senken. Mindestlohn senken. Ne? Man kann ja auch einen neuen Niedriglohnsektor einrichten. Der wirkt natürlich auch auf alle anderen Löhne, sodass die Löhne sinken. Man kann die Unternehmen von Sozialabgaben befreien. Ne, weil das ist ja für die wie Löhne und so weiter und so fort. Also nach der Seite muss man sagen, Austeritätsprogramm heißt immer, wenn es ums Wirtschaftswachstum ankurbeln geht, ein ordentlicher Schlag gegen die lohnarbeitende Seite. Das ist die eine Seite. Ne, vom Bankenstandpunkt, ihr habt zu viel Staatsschulden, relativ zu wenig Wirtschaftswachstum. Wirtschaftswachstum vermehren, ja, heißt in diesem Falle, wenn man keinen Kredit kriegt, auf den Lohnarbeitenden rumhacken. Auch übrigens sowas wie, wie nennt sich das so schön, verkrustete arbeitsrechtliche Strukturen. Also Gewerkschaften schwächen, ne? Auch alles Kündigungsschutz lockern, auch alles Möglichkeiten, um den Unternehmen flexibler mit dem Material Arbeitnehmer umgehen zu lassen. Hat auch eine lohnsenkende Wirkung. Jetzt die andere Seite. Wir haben zu viel Schulden gemacht. Auch da kann man ja was tun, und zwar, wir werden jetzt einfach weniger ausgeben. Also zu viel Schulden relativ zu Wirtschaftswachstum, das heißt, der Staat hat zu viele Schulden relativ zu Wirtschaftswachstum. Wir signalisieren den Finanzmärkten, wir sind bemüht, jetzt weniger auszugeben. Theoretisch, und das passiert auch manchmal, trifft es alle Posten. Also ob Militär oder irgendwas und so weiter und so fort. Aber jetzt weiß der Staat dabei auch wieder zu unterscheiden. Militär ist natürlich heikel, wenn es Hoheitsaufgaben sind. Übrigens, nicht vergessen, Griechenland und Türkei haben da noch einen offenen Konflikt um Zypern. Na, deswegen sind auch die dort nicht ganz so gern gewillt, einfach zu sagen, naja, ist doch eh scheißegal mit unserem Militär, dann machen wir da mal ordentlich. Also da gibt es noch eine viel höhere Ebene, warum die sagen, an der Ecke nicht so gerne. Jetzt kann man sagen, bei den Unternehmen könnte man natürlich Subventionen und so weiter, könnte man natürlich einsparen. Das ist natürlich schlecht, weil das trifft ja die andere Seite des Wirtschaftswachstums auch. Also da lieber nicht. Ja, wo kann man dann noch sparen? Ja, im Gesundheitssektor und so weiter und so fort. Also ne, der Ausgangspunkt ist gar nicht, wir wollen jetzt die Lohnarbeiter drangsalieren, sondern der Ausgangspunkt ist, ich als Staat möchte weniger ausgeben, relativ zu diesem Urteil der Finanzwelt. Aber der Effekt ist am Ende, auf den Sozialstaat rumzuhauen. Und dann bleibt als letztes, man kann natürlich auch sagen, die dritte Ecke ist, ich erhöhe die Einnahmen. Ne, zu viel Schulden relativ zu, okay, ich erhöhe Einnahmen jenseits von neuen Krediten. Ja, Steuern erhöhen und dann wieder dasselbe. Ja, kann man denn die Reichen und die Unternehmen besteuern? Da fängt schon wieder an zu sagen, na, die Reichen, also einfach nur Gewinne für die Reichen, die sie dann irgendwo privat ausgeben, da kann man vielleicht was wegnehmen. Aber schon da muss man sagen, eventuell sind das aber auch die Milliarden, die sie in die neue Firma gesteckt hätten. Unternehmen besteuern, schlecht, weil die sollen ja gerade wachsen. Also was bleibt? Mehrwertsteuer, den Konsum besteuern. Was wieder in der Regel überwiegend einfach die ärmeren Leute oder die Lohnabhängigen trifft. Man kann natürlich auch, und das ist dann, das trifft jetzt nicht unbedingt die Lohnarbeiter oder so, das ist dann die Ecke, der Staat verkauft Staatsbetriebe, Privatisierungserlöse. Auch so kann man ja nochmal Einnahmen generieren und der Finanzwelt sagen, guck mal, wir bemühen uns, die Einnahmeseite zu steigern, unabhängig von neuen Schulden. Das ist natürlich immer scheiße, wenn man in der Notlage ist und man schnell verkaufen muss, dann kriegt man eigentlich immer Scheißpreise für die Staatsbetriebe. Also das kennt man ja auch, sozusagen eine Immobilie oder irgend so ein Kram. Dafür kriegt man viel Geld, wenn man nicht verkaufen muss, aber kann. Wenn ich 3 Jahre lang Zeit habe oder 5 Jahre und jederzeit sagen kann, komm, mach mir ein Angebot, aber ich bin nicht erpressbar. Du musst mir jetzt nicht mit jedem scheiß Billigangebot ankommen. Dann verkaufe ich nicht. Ich muss nicht. Ich würde gerne, aber ich muss nicht. Dann kann man gute Preise erzielen, gegebenenfalls. Wenn man aber verkaufen muss, dann erzielt man Scheißpreise. Deswegen sind auch, ne, das schreiben sie auch in den Zeitungen, alle Privatisierungserlösungsfantasien, die es da immer so gibt, dann soll der griechische Staat in den nächsten Jahren 50 Milliarden oder da gab es auch schon mal die Zahl 400 Milliarden oder 500 Milliarden zusammenkriegen. Das ist eine Fantasie. Das Geld könnte zusammenkommen, wenn Griechenland 30 Jahre Zeit hätte und sich überlegen könnte, das zu verkaufen, aber nicht muss. Aber nicht, wenn es heißt, Staatsverschuldungskrise, Griechenland ist voll erpressbar. Dann kommt da nichts Ordentliches zusammen. Okay. Das ist das. Dieses Austeritätsprogramm wollte ich nochmal unterstreichen. Das sind Programme, auf die kommen die Staatenlenker auch manchmal ganz von alleine. Also in England weitestgehend haben die das gemacht. So, da braucht es keine von außen oder so. In Europa, im Euroraum, ist es so, dass dieses Programm sozusagen von den Kreditgebern, ne? Und die Kreditgeber sind die Euro-Länder, alle eigentlich. Aber wer sich da wie durchsetzt, mit welchem Standpunkt, hat natürlich wieder was damit zu tun, wer kann überhaupt nennenswerte Kredite in diesen großen Topf reintun. Und so ist klar, dass Deutschland da schon ein paar mehr Stimmen, also ein bisschen mehr zu sagen hat als alle anderen. Also, es ist nicht so, dass Deutschland 5 Stimmrechte hat und Italien nur ein Stimmrecht oder so. So ist es nicht. Aber es ist schon so, dass in den ganzen Verhandlungen immer klar war, wenn Deutschland nicht mitmacht oder sich querstellt, dann brauchen wir gar nicht weiter zu diskutieren, weil ohne Deutschlands Beitrag kommt da nichts Nennenswertes zusammen an Krediten. Also hat Deutschland im Zweifelsfall immer ein bisschen die längere Hand, um zu sagen, lass uns so einen Hilfsfonds aufbauen, aus dem es Kredite gibt, aber dann muss das und das gemacht werden. Und Deutschland war von Anfang an auf den Standpunkt, es sollen nicht noch mehr Kredite hinterhergeschossen werden. Also es sollen schon Kredite hinterhergeschossen werden, damit die alten Kredite bezahlt werden, aber nicht ein darüber hinaus. Also kein Investitionskredit. Und das Land soll sich nach diesem Programm zurechtsparen, damit es einen eigenen Beitrag macht, um die Finanzmärkte zu beeindrucken. Von der Euro-Landschaft her bedeutet das das Signal an die Finanzmärkte, wenn ein Land bei uns in der Euro-Gemeinschaft Probleme kriegt in Sachen Staatsverschuldung, dann müsst ihr nicht Angst haben, erstens, dass die Sachen gleich gar nichts mehr wert sind, sondern es gibt durchaus Kredite, die die alten Schulden in Wert halten. Und zweitens geben wir euch kund, dass wir dieses Land verpflichten, einen eigenständigen Beitrag zu machen, um euch zu beeindrucken. Genau mit diesen Maßnahmen. Also, man kann noch mal sagen, was heißt das dann eigentlich für diesen Landstrich? Das heißt, die Bedienung der Anforderungen der Finanzmärkte, der Gläubiger, dass also Schulden zurückgezahlt werden und die Zinsen gezahlt werden, hat absoluten Vorrang gegen alles andere. Erstens gegen sowas wie Leute sterben wegen irgendwelchen Gesundheitssachen, vor denen man vielleicht vor 100 Jahren gestorben wäre, aber doch heute nicht mehr. Das ist total nachrangig dazu. ob Leute von der Arbeit leben können. Also ob sie überhaupt einen Job haben und was für ein Gehalt kriegt man da eigentlich. Absolut nachrangig. Sozusagen, aber es geht auch weiter. Selbst sowas wie, man könnte, also das, die, das ist übrigens das, was ich kritisiere daran. Es geht aber auch noch weiter. Kann der Staat eigentlich seine staatlichen Funktionen noch aufrechterhalten? Also der Varoufakis hat mal gesagt, ihr seid lustig, ihr verlangt von uns ein effizientes Steuersystem. Sag mal, wisst ihr, dass ich noch gerade 100 Steuerprüfer habe hier bei mir, aufgrund der ganzen Sparmaßnahmen? Wir sollten noch Leute entlassen und es wurden Leute entlassen. Ne? Also wo er sagt, wir sollen ein effizientes Steuersystem machen und wir sollen uns zurecht sparen, das passt doch nicht zusammen, das geht gar nicht. Also Staatsfunktionen gehen darüber kaputt. So, und da bin ich schon bei der Seite, wo ich gar nicht mehr so mitleidig bin. Ne? Also, sondern man kann es erstmal nur feststellen, als Politiker bemerken die, bestimmte Staatsfunktionen gehen gar nicht mehr. Okay. Und das wäre mir jetzt die Darstellung des sozusagen dieses Euro-Programms, also dieses, was ist Austeritäts, was sollen die liefern? Das ist der Sinn davon. Und übrigens, die Staatsfunktionen gehen nicht mehr. Und drittens, man muss auch sagen, und ob Griechenland als Staat davon was hat in den nächsten 10 Jahren oder so. Auch das ist absolut nachrangig, relativ zu dem. Also ob es eine Perspektive gibt, selbst das hat sich unterzuordnen. Als erstes gilt das Schuldenbedienen. Vielleicht dazu ein kurzer Exkurs, weil das ist eine Ecke, die merken, da gibt es ganz viele falsche Freunde auf linker und rechter Seite. Weil es gibt schon einige Leute, die das bemerken und sagen, das ist ja Wahnsinn. Die Staaten fördern das Finanzkapital, unterstützen das. Und das Finanzkapital leistet nichts, streicht nur Geld ein. Und drittens ist das Finanzkapital immer so risikofreudig und bringt alles durcheinander, dass eine ganze Gesellschaft kopfheißer geht. Das kann auch nicht sein. Ne? Also, und stören sich natürlich auch an diesen Vorrangstellung des Finanzkapitals. Und meistens gibt es dann noch die Erweiterung, übersetzen sich das. Das kann ja nur passiert sein, dadurch, dass die wiederum die Politiker bestochen haben, die Wall Street dahinter ist und ein ganz, ganz blödes Ende davon ist, muss man nicht machen, machen aber viele. Letztendlich ist es der Jude, der dahinter steckt. Also dann hat man die Sache fertig. Und dagegen wollte ich nochmal sagen, also mich nochmal abgrenzen. Das ist richtig egal, ob der Gewinnanspruch von produzierenden Unternehmen kommt oder von einer Kaufhauskette oder von Banken oder ob der Staat irgendwie einen Gewinnanspruch in die Welt setzt. Lohnarbeiter, also Leute, die für den Gewinn arbeiten müssen, die müssen dann immer damit umgehen, dass sie eine Kost sind, also dass sozusagen ihr Lebensunterhalt immer ein Minus in der Rechnung ist. Also je weniger Gewinn, desto besser, je weniger Lohn, desto besser für den Gewinn, müssen sich damit rumschlagen. Je mehr Leistung sie liefern, desto besser der Gewinn, weil mehr verkaufsfähige Produkte, also sind damit konfrontiert, immer länger und öfter, also immer lang zu arbeiten. Also man hat jetzt 200 Jahre lang Geschichte hinter sich und da sind ja Sachen entstanden, dass es kracht über die ganze mikroelektronische Revolution und so weiter und so fort. Also was die nicht alles können, aber es scheint total normal zu sein, dass jemand, der einen 40-Stunden-Job hat, auf jeden Fall irgendwie 50 Stunden arbeitet oder 60. Also sozusagen an der Front der Freizeit tut sich total wenig. Man soll länger arbeiten, also die Rente, ne? Man soll nicht glauben, dass man mit 65 schon aussteigen kann und so weiter und so fort. Es ist ein Wahnsinn. Also von diesem Produktivkraftfortschritt haben die Leute, die Lohnabhängigen an der Ecke auch nichts. Und im Zweifelsfall gibt es Rationalisierung und dann werden sie brotlos gemacht. Das hat den Vorteil, dass man dann viel Zeit hat. Das hat den Nachteil, dass man dann nicht so viel Geld hat und sich an der Ecke mit rumschlagen muss. Und Geld wird überall verlangt. Also das wäre meine Kritik am Gewinn. Und das ist mir scheißegal, ob das Unternehmen an die Leute rantragen oder Banken oder irgendwas. Also ich würde am Finanzkapital immer das Kapital kritisieren. Den meisten Leuten fällt immer nur auf, da ist ja Finanz, da ist Zins und das kritisieren sie. Das ist nicht gut. Zweitens hat es eine Besonderheit, und das merkt man auch so ein bisschen, das Finanzkapital hat nochmal eine besondere Bedeutung in einer kapitalistischen Gesellschaft, weil wenn das Kreditsystem nicht funktioniert, dann funktioniert so ziemlich alles nicht mehr. Das merkt man ja gerade in Griechenland die letzten Tage. Die Leute überweisen nicht mehr oder man hat Probleme zu überweisen. Was das alles an Geschäft kaputt macht. Also da gehen bestimmte Sachen dann einfach nicht mehr. Bis zur Lohnzahlung und alles. Alles ist über das Kreditsystem und über das Finanzsystem der Banken vermittelt. Und das ist der Grund, warum Staaten, wenn es zu einer Bankenkrise kommt oder die Banken kriseln, so bereitwillig waren, da so viel Geld reinzustopfen an Unterstützung. Weil es war einfach, sie reden von einer systemischen Bedeutung und sie haben recht, für eine kapitalistische Gesellschaft, wo alles übers Geld geht, haben Banken eine systemische Bedeutung. Und wenn das Bankensystem nicht funktioniert, funktioniert gar nichts. Das ist ein bisschen anders als bei einem Unternehmen. Also ich sag mal, selbst Daimler-Benz in Deutschland hat schon eine große Bedeutung. Wenn Daimler-Benz abschmieren würde, da würde schon viel kaputt gehen oder so. Aber nicht mal diese systemische Bedeutung hat Daimler-Benz. Aber wenn die großen Banken, Commerzbank, Deutsche Bank, dann geht in dieser Gesellschaft nichts mehr. Soweit es über Geld gehen soll. Dass man in einer Gesellschaft, wo es nicht um Geld geht, Banken nicht braucht, das ist dann was anderes. Okay, das wäre das Zweite. Und dabei belasse ich es auch nochmal. Also als Zurückweisung dieses Standpunkts, die Banken zocken nur, also leisten nichts und kriegen nur und das kann ja nicht sein und so weiter und so fort. Wollte ich sagen, Punkt 1, ich finde es, man soll sich nicht täuschen, auch für jedes produzierende Unternehmen gilt, Hunger alleine ist kein Grund zur Produktion. Nur weil es ein Bedürfnis gibt, wird nichts hergestellt, sondern es muss ein zahlungsfähiger Hunger sein. Das gilt für jede Produktion in dieser Gesellschaft oder für die meisten. Und das Zweite war der Gedanke, warum die Politik die Banken nochmal insbesondere unterstützt. Das ist nicht, weil die Merkel mit Ackermann total in einem persönlichen Verhältnis ist oder Ackermann Merkel besticht oder so. Das ist einfach für einen Politiker, der Deutschland voranbringen will mit Kapitalismus, ist es absolut klar, das Finanzsystem muss klappen. Sonst klappt hier gar nichts. Okay, jetzt die zweite Seite, das wäre jetzt Griechenland. Dieses Austeritätsprogramm hat natürlich die Wirkung, dass darüber die Massenkaufkraft ziemlich eingeschränkt wird. Ne? Also Mehrwertsteuererhöhung, Löhne senken, der Staat nimmt sich zurück in seinen Ausgaben. Das hat auf jeden Fall erstmal eine Schmälerung der Massenkaufkraft und moderne große Betriebe sind auf Massenkaufkraft angewiesen. Es ist zwar nicht so, dass, das wäre ja witzlos, dass sozusagen die Löhne der Arbeiter und so weiter und so fort, dass die den Gewinn, also alle Löhne aller Arbeiter realisieren den Gewinn aller Kapitalisten. So ist es nicht. Also es kommt schon eher darauf an, die Lohnabhängigen möglichst mit wenig Lohn und der Gewinn speist sich halt genau aus einer Differenz von was leisten sie an Arbeit und was kriegt das Unternehmen dafür und was kriegen sie an Löhne. So ist es nicht. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass die Kapitalisten schon auf einen Massenabsatz angewiesen sind. Also dass ihre Profitrechnungen nur so funktionieren nach dem Motto, weiß der Teufel, ich muss als Bierdeckelproduzent 7 Milliarden Bierdeckel loswerden. Und erst wenn ich das geschafft habe, ab dann geht überhaupt, kommen die Gewinne zustande. Und dann kommen Gewinne zustande. Aber wenn ich die 7 Milliarden gar nicht loswerde, dann brauche ich gar nicht mit einer Gewinnrechnung anzufangen. Also ähnlich, jeder große Betrieb produziert so, dass ein bestimmter Massenumfang muss losgeschlagen werden. Nur dann lohnt sich die große Maschinerie, die man eingekauft hat. Aber dann lohnt sie sich auch volle Kanne und richtig, wenn es darüber hinausgeht. Und wenn also die Massenkaufkraft so dermaßen eingeschränkt wird, hat es den Effekt, dass erstmal lauter Unternehmen genau diese Masse nicht mehr hinkriegen und wirtschaftliche Probleme kriegen, pleite gehen, Leute entlassen. Und die Sache nochmal doller in den Keller gerissen wird. Was übrigens dann neue Sozialausgaben und neue Hilfen des Staates eigentlich verlangt, die der Staat nicht hat. So, das haben die bemerkt, das geht hier seit sechs, sieben Jahren so, das wollen wir nicht mehr. Das ist kein Weg, da kommt nichts bei rum. Kann man erstmal sagen, okay, habt ihr recht. Also nach eurem Standpunkt, das ist das. Und jetzt, achso, übrigens noch nach der Seite, insofern das für die Finanzmärkte irgendein Kriterium ist, vielleicht in Zukunft mal wieder Geld zu geben. Das Kriterium, wie hoch ist eigentlich die Gesamtschuld im Verhältnis zum Wirtschaftswachstum, gemessen im Bruttoinlandsprodukt? Dann ist natürlich klar, dass wenn die Wirtschaft immer weiter einbricht, sich diese Zahl von ganz alleine immer weiter erhöht. Ne? Also 120%, 160, die sind jetzt bei 180, 200%. Aber gar nicht, weil sie jetzt total viele neue Schulden aufgenommen haben, sondern einfach, weil die Wirtschaft zusammenklappt. Auch nach der Seite schlecht. Deswegen haben die gesagt, wir hören jetzt auf mit dem Sparen. Das hat keinen Sinn. Und übrigens, das müsstet ihr doch auch einsehen, also liebe Europartner. So ist doch Griechenland kein Beitrag für die Stabilität des Euros oder irgendwas. Wir hören damit auf. Zweitens, die Schulden werden gestreckt, sodass wir da nicht so viel zahlen müssen jetzt. Darüber können wir vielleicht irgendwie wieder wirtschaftlich nach vorne kommen. Und wenn unser Laden in 30 Jahren wieder läuft, dann zahlen wir die Sachen gerne. Plus drittens, gibt uns jetzt Investitionskredite. Also gibt uns irgendwelche Finanztöpfe, wo wir zum Beispiel den Hafen ausgraben können, Brücken sanieren können oder Autobahnlöcher stopfen können, damit die LKWs nicht ständig kaputt gehen oder nur Tempo 60 fahren können. So, das war das, was sie wollten. Und sind damit auf Granit gestoßen. Wieso? Weil macht ja Sinn. Der eine Punkt ist erstmal, also die Frage ist, warum sind sie auf Granit gestoßen? Der eine Punkt ist, beides sind eigentlich Konzepte, die beide den Euro im Namen führen und sagen, ne, Austeritätsprogramm für die Stabilität des Euros, für die Stabilität von Staatsanleihen. Und das setzt voraus, dass wir die Finanzmärkte zufriedenstellen. Jetzt kommen die und sagen, ja, für die Stabilität des Euros. Wir müssen zusehen, dass wir die Finanzmärkte zufriedenstellen. Und das kann die doch gar nicht zufriedenstellen. Man kann sagen, beide haben Recht und beide haben Unrecht. Also du kannst weder sagen, weil der, jetzt mal der Pferdefuß der griechischen Regierung ist natürlich, dafür müssen umfangreichere neue Kredite aufgenommen werden. Wäre Griechenland jetzt ganz alleine, so wie England, dann gäbe es keinen, der Kredit geben würde. Also würde ein Austeritätsprogramm wahrscheinlich sowieso fällig werden. Jetzt sind sie aber in der Eurozone und spekulieren darauf, dass sie Kredit kriegen von den anderen. Was sagen die anderen jetzt? Naja, wenn wir euch Kredit geben, müssen wir ja Kredite aufnehmen. Und damit schieben wir ja eventuell das Urteil der Finanzwelt, Griechenland hat zu viel Schulden relativ zu Wirtschaftswachstum, nach und nach auf die komplette Euro-Region. Ja, dann hat Italien zu viel Schulden relativ zu wenig Wirtschaftswachstum, vielleicht auch Frankreich irgendwann. Eventuell trifft es auch mal Deutschland. Weil es werden jetzt ja nochmal neue Kredite, es werden jetzt ja richtig Kredite aufgenommen. Wofür? Ja gar nicht, um eine Wachstumsinitiative nach vorne zu schieben, sondern eigentlich um ein Abwrackprodukt, einen Schadensfall irgendwie zu halten. Und sagen sie halt, wenn die, also das ist der Standpunkt von Schäuble halt, wenn die Finanzmärkte sagen, zu viel Schulden, zu wenig Wachstum, dann muss der Staat sich richtig Mühe geben, da die aus sich heraus seine Gesellschaft zu ändern. Nur so gibt es eine Perspektive. Muss man sagen, Perspektive ist ja eigentlich nicht viel. Aber es sind zwei Linien, die sich beißen. Ich komme auch gleich dazu. Dieser Linienstreit ist von Anfang an da. Also beide Linien verdanken sich übrigens dem Ziel, richtig einfach nur zu sagen, ja okay, die Staatsverschuldung sind alle scheiße, wir zahlen nicht mehr, wir sind pleite, das war's. Was dann passiert ist in der Regel, und dann kommen wir in Euro, da wird es kompliziert, in der Regel geht dann auch die Währung kaputt und dann macht man eine Währungsreform und dann fängt man von vorne an. Das wäre die dritte Lösung. Oder das ist eigentlich das, was die einzige Lösung ist. Eine Krise des Kapitalismus löst sich dadurch, dass ganz viel Kapital kaputt geht. Oder eben Schulden als wertlos gelten. Ja, dann gibt es den großen Kladderadatsch und dann ist es nicht so, dann gibt es Revolution, sondern dann fangen die Staaten von vorne an, wenn sie noch leben. Beide sind Varianten, genau das zu verhindern. Der deutsche Standpunkt, nenne ich ihn jetzt mal, ist halt zu sagen, die Schulden in Wert halten. Der Finanzwelt sagen, bei uns wird jede Schuld bezahlt, indem man Kredite gibt und die Kredite zurückkommen und sozusagen Griechenland praktisch als Material, als Beeindruckungsmaterial für die Finanzwelt hat. Man könnte fast sagen, vom deutschen Standpunkt ist auch, je grausamer die Zustände da sind, umso beeindruckender eigentlich das Signal. Schulden, Bedienung und Zinsen haben absoluten Vorrang. Wenn die da seit 6 Jahren demonstrieren, und die demonstrieren seit 6 Jahren, und seit 6 Jahren gibt es immer wieder Streiks und Massenstreiks, und heute ist der nächste angekündigt, können wir noch sagen, ja, das ist ja, wenn das dennoch das Regime bleibt, dann ist das echt beeindruckend. Dann ist das ein Verlässlichkeitsbeweis, könnte man fast sagen. Hier gilt die Schuldenbedingung absolut und vorrangig. Kannst du vielleicht kurz sagen, wie eigentlich jetzt das Verhältnis ist von privaten Krediten zu staatlichen? Also gibt es noch langfristige private Kredite in Griechenland, die abgezahlt werden müssen, oder hat sich das schon ganz... Das war ja die Frage, Frage war vorhin schon da... Die privaten Gläubiger sind weitestgehend draußen. Vielleicht noch, übrigens, das ist noch das ist erst die halbe Miete zu erklären, warum es da kracht. Vielleicht noch ein ganzer Punkt, darauf nochmal hinzuweisen. Was die Links-Rechts-Regierung da machen will, also hätte sie sich durchgesetzt in Griechenland, ist natürlich der Standpunkt, wir wollen die Bevölkerung nützlich machen für den Kapitalismus in Griechenland. Wir wollen, dass die Leute schuften, wir wollen, dass die Leute arbeiten gehen, damit die Gewinne klappen. Und wenn die Gewinne klappen, dann kriegen wir auch wieder Kredite von der Finanzwelt und dann können wir auch die Finanzwelt wieder zufriedenstellen. Also, dass man nochmal ganz kurz einhakt und sagt, das hat nichts mit Marxismus zu tun oder Revolution oder irgend so ein Kram. Che Guevara, also Zirpas, der neue Che Guevara oder irgend so ein Kram. Einfach nur mal, was die wollen, ist einfach zu sagen, wir wollen, dass die Bevölkerung nicht einfach nur, mal ganz blöd, leidet und dadurch die Finanzmärkte beeindruckt, sondern wir wollen, dass die Leute sich in Arbeitsstätten kapitalistisch nützlich machen und lohnarbeiten gehen. Dadurch sollen die Finanzmärkte beeindruckt werden. Das ist der Linienstreit. Das wäre jetzt der Punkt 2. Ich mache jetzt mal eine Pause. Es würde jetzt nämlich gleich weitergehen in Richtung, das gibt dann noch höhere Fragen als einfach nur, was ist da jetzt ökonomisch vernünftig oder nicht aus der Perspektive von Staatenlenkern oder sonst was, sondern so ein bisschen Fragen der Über- und Unterordnung, die da gerade durchgezogen werden. Habe ich mir hier noch aufgeschrieben, vielleicht noch das kurz dazu, weil ich das am Schluss gesagt habe, muss man echt aufpassen, wenn hier Demos sind, Blockupy und so weiter, oder sozusagen nicht die Leute, die sagen, wir sollen den Griechen nichts mehr geben oder so, sondern die anderen, die sagen, wir müssen den Griechen doch helfen. Dass man da richtig klar hat, man hat da einen doppelten Nationalismus drin. Erstmal wir, wer ist das? Da ist gedacht an... Ich, ihr, Mercedes-Benz, Ackermann und Merkel und die Kriegsministerin von der Leyen. Wir sind ein großes Kollektiv und wir sollen Griechenland helfen. Dass man nochmal klar macht, wie absurd ist das eigentlich. Also Merkel ist diejenige, die sagt, guck mal, also die Politik ist sehr stolz darauf zu sagen, guck mal, wir haben die Deutschen mit Agenda 2010, die Lohnarbeiter ganz schön, wir haben ganz schön eingedost. Wir haben hier eine ganz schöne nützliche Armut für Deutschland gemacht. Und mit denen sollen und deswegen geht es uns so gut. Also auch die verwendet ja immer gerne das uns oder so. Jetzt kann man ja erstmal sagen, ja, mir geht es dadurch überhaupt nicht gut. Und jetzt soll ich mich mit der einig machen und sagen, wir sollten den anderen helfen. Das ist Quark. Das sollte man lassen. Und übrigens, wenn wer wir sagt, der sagt eh eigentlich, meint er damit, der deutsche Staat soll Schulden aufnehmen, um. Das ist ja eigentlich damit gemeint. Den Griechen helfen. Und da auch wieder die Frage, was heißt eigentlich den Griechen? Also ich wollte gerade bestritten haben, dass den Griechen eigentlich damit geholfen ist, wenn da wieder kapitalistisches Wirtschaftswachstum passiert. Da hätte ich gesagt, ja, den griechischen Unternehmen ist damit dann geholfen. Dem griechischen Staat ist dann damit geholfen. Aber ist eigentlich den griechischen Lohnarbeitern damit mitgeholfen? Das würde ich nochmal stark in Zweifel ziehen und würde ich sagen, nö. Tempo oder schon? Können sie wieder ins Krankenhaus gehen und am Abend. Das hat dann die Seite, dass vergleichsweise absolutes Elend, was man bislang dort noch nicht so umfangreich kannte, dann vielleicht nicht da ist. Ja, ist okay. Aber du machst dann auch einen Vergleich auf und sagst, das ist doch wohl meine Hilfe, wenn Leute nicht an einfachen Krankheiten gleich sterben, wenn die dann doch zumindest wieder arbeiten können, 50, 60 Stunden, ihr Leben lang, für einen scheiß Lohn, ständig bedrängelt werden von den Unternehmen, dass sie am besten noch flexibler sein sollen und noch weniger Lohn kriegen sollen. Und im Zweifelsfall bei der nächsten Rationalisierungswelle wieder und tschüss. Verstehe mich nicht falsch. Ich kann schon verstehen, dass man sagt, das Erste ist, man könnte sagen, ich hätte es eher so formuliert, es ist der größere Haufen Scheiße verglichen mit dem kleineren Haufen Scheiße. Aber mich sträubt es zu sagen, das ist eine Hilfe. Die meisten Leute sagen dann ja immer, ja, dann geht es den Leuten besser. Und das ist nicht einfach nur, ist das Glas halb voll oder halb leer, sondern es ist ja wirklich, nur weil eine Sache nicht ganz so scheiße ist wie die andere, muss ich da ja noch lange nicht hingehen und sagen, das ist eine Hilfe. Das dachte ich. Könnt ihr noch oder wollen wir mal eine Pause machen? Oder wollen wir durchziehen? Ja? Gut. Dann mach ich mal. Gibt es noch Fragen oder Kritiken oder sowas zum vorherigen? Könnt ihr auch gerne später noch machen, dann würde ich jetzt zum Punkt 3 kommen. Das habe ich mal überschrieben mit der Kampf um die Souveränität. Dazu nochmal ein Zitat aus diesem offenen Brief von Tsipras, veröffentlicht im Handelsblatt im Januar. Zitat: Ziel ist es, im Rahmen der Eurozone zu einer neuen Übereinkunft zu kommen, die es der griechischen Bevölkerung möglich macht, zu atmen, ihre Produktivität freizusetzen und in Würde zu leben. Mit Wiederherstellung der Schuldentragfähigkeit und einem Ausweg aus der Rezession. Mittels Wachstumsfinanzierung statt zum Scheitern verurteilter Austeritätspolitik, welche immer wieder in die Rezession führt. Mit Förderung des sozialen Zusammenhaltes, mit mehr Solidarität und mehr Demokratie. Der Varoufakis jetzt wieder, Auszüge aus dem Interview mit dem Tagesspiegel von Anfang Juni. Wir verhandeln gar nicht mit der deutschen Regierung. Das ist ja das Frustrierende an diesem Arrangement. Wir können immer nur mit der Troika, also den Vertretern des Internationalen Währungsfonds, der Europäischen Zentralbank und der EU-Kommission verhandeln. Das ist, also Zitat Auslassung und dann kommt ist, das ist, was ein Hegemon tun muss. In den 40er Jahren verstanden die USA den Unterschied zwischen Hegemonismus und Autoritarismus. Sie halfen Deutschland und damit ganz Europa. Heute ist das Deutschlands Aufgabe. Wieder eine Zitatauslassung. Ich sehe es als meinen Job an, Deutschlands Führung zu sagen, ihr müsst führen. Ich werde oft als antideutsch und skeptisch gegenüber Deutschland dargestellt, aber das ist falsch. Ich will Führung von Deutschland. Noch ein anderes Zitat von Merkel, und zwar Ende Juni auf der 70-Jahr-Feier CDU, sagt sie, scheitert der Euro, scheitert Europa. Der Euro ist mehr als eine Währung. Ohne ihn ist Europa kein relevanter Faktor mehr in der Welt. Okay, das so als Vorgeplänkel. Die europäische Solidarität oder die Euro-Solidarität, die sieht derzeit vor, dass Länder, die in der Staatenkonkurrenz innerhalb Europas und allgemein verlieren und darüber zahlungsunfähig werden, weil die Finanzmärkte sagen, na, das ist nicht mehr so kreditwürdig, dass die ihre Souveränität in Sachen Haushalts-, Sozial- und Wirtschaftspolitik abgeben. Sie sollen sich als Betreuungsfall selbstständig den neu installierten Mechanismen beiordnen. Es war noch so ein kleiner Treppenwitz in der ganzen Verhandlungsgeschichte, weil die Links-Rechts-Regierung Griechenland ist an der Macht gekommen im Januar. Dann haben die sehr flott gesagt, eigentlich wollen wir nicht mehr so weitermachen wie bisher. Dann gab es schon den ersten Streit und so weiter. Und dann haben sie sich darauf geeinigt mit den Euro-Ländern, dass man jetzt eine 4-monat-lange Verhandlungsphase gibt, in dem es weiter Kredite gibt, damit Griechenland die alten Kredite bezahlen kann, indem Griechenland auch nicht neue Maßnahmen umsetzen muss, aber in dem Griechenland auch keine andere Maßnahme umsetzen darf, unabgesprochen. Das war so ein bisschen, da hat Varoufakis auch mal gesagt in so einem Interview, übrigens, also wurde er gefragt, ja, und Sie haben jetzt in den letzten Monaten gar nichts umgesetzt und nichts gemacht. Und er sagt, hey, sorry, wir dürfen gar nichts machen. Das war die Verhandlungspause. Also man muss sich das mal vorstellen, quasi eigentlich hat er so ein Parlament 4 Monate lang umsonst rumgesessen. Stimmt nicht ganz, weil ein paar Sachen konnten die schon beschließen. Aber alles, was wirtschaftspolitisch relevant ist, alles, was sozialpolitisch relevant ist, alles, was den Haushalt betrifft, da sollten die nichts tun ohne Absprache. Und genau das ist ja der Witz. Jetzt, ne, also haben sich da scheinbar wieder was auf geeinigt oder so. Es geht darum, dass die sich verpflichten, bestimmte Sachen umzusetzen, die die Euro-Länder fordern. Oder sozusagen die Aufgabe ist von einem Finanzminister oder einer Regierung dort, einen Katalog an Maßnahmen aufzustellen, einen Haushalt aufzustellen, den vorzulegen, den Euro-Ländern oder den Institutionen, und die nicken das ab oder nicht. Und dann sollen die das umsetzen. Das meine ich hiermit sozusagen Souveränität abgeben und sich ständig kontrollieren lassen, dass man das auch macht. Die Forderung der griechischen Regierung, ne, nur mit den starken Regierungen in Europa, anstatt mit den Euro-Institutionen zu verhandeln, zielte genau darauf ab, dieses Regime zu ändern. Also das Regime ist sozusagen dieses, ihr kriegt Geld, ihr kriegt Kredite, damit ihr alte Kredite zahlen könnt, aber dafür müsst ihr dieses Austeritätsprogramm machen und euer Regierungsprogramm ständig abstimmen mit den IWF, der EZB und der EU-Kommission. Und wenn die halt, oder in dem Sinne, klar, ich habe das Varoufakis-Zitat genommen, weil es ein bisschen lustig klingt aus seinem Mund, aber genau darum geht es, dass die natürlich wussten, ändern, also dass wir mal was anderes machen können, aber weiterhin Kredit kriegen. Das kriegen wir eh nicht hin, indem wir mit diesen Institutionen verhandeln. Weil diese Institutionen haben ja eh einen Auftrag und der ist formalisiert und mit dem brauchen wir eh nicht drüber diskutieren, ob wir mal einen Investitionskredit kriegen. Den kriegen wir nur, wenn wir direkt mit Deutschland und Frankreich verhandeln. So meint Varoufakis das, wenn er sagt, ich möchte Deutschlands Führung. Ne? Heißt nämlich, Deutschland soll sich mal Mühe geben, dieses Regime zu ändern, um mal freier zu sagen, komm, wir nehmen das jetzt mal in die Hand und dann kriegt er jetzt einen Investitionskredit und so weiter und so fort. Und wieso können das diese anderen Institutionen nicht auch machen oder dem nicht auch zustimmen? Ja, der IWF zum Beispiel ist ja eine staatliche Institution, wo ziemlich viele Staaten der Welt mit dabei sind, wo aber die EU zusammen ein Vetorecht hat und die USA auch ein Vetorecht hat. Also da ist es so, da ist der Stimmenanteil nach dem, wie viel Geld dort eingezahlt wird in diesem Fonds berechnet. Aber sozusagen der IWF selber ist dann eine staatliche Organisation von ganz vielen Staaten und hat halt Regeln und die setzt es um. Von daher musst du da nicht hingehen und sagen, lieber IWF, ich verhandle mit dir, mach doch mal, gib mir doch mal Geld für ganz andere Sachen. Das müssten, wenn, sowieso Deutsch, die Euro-Länder oder die EU oder die USA beschließen, dass der IWF mal was ganz anderes machen kann. Also beim IWF heißt das Programm immer Austerität. Ja. Das sind die berüchtigten Strukturanpassungsprogramme, ne, die dann noch einmal über Nordafrika rübergehen und so weiter und so fort. Die ganze dritte Welt betreffen. Das ist kann man schon mal sagen, das ist im Wesentlichen das, was Austeritätspolitik ausmacht. EZB dasselbe. Also die haben einen gewissen Spielraum, sind unabhängig, aber haben einen bestimmten Auftrag. Und da gibt es ja schon immer die Vorwürfe, dass die EZB eigentlich ihre Regeln ganz schön dehnt. Macht sie auch auf eine Art. Klar, diese Eurofonds, die sie aufgelegt haben, ESM und EFSM und so weiter und so fort, auch die haben halt bestimmte Regeln. Da werden Gelder eingezahlt von den Staaten und die werden nach bestimmten Regeln ausgegeben. Oder da werden Gelder verliehen. Also das heißt, da was zu ändern an diesen Regeln, ja, dann muss man schon, ich sag mal, dann muss man mit den Konstrukteuren reden und deshalb sagen sie hier, man muss mit den wichtigsten Konstrukteuren reden. Das ist in dem Fall erstmal Deutschland. Das ist der eine Punkt. Übrigens, genau andersrum, diese ganzen Mechanismen, die entstanden sind in den letzten 5 Jahren, das hat schon dann auch die Handschrift von Deutschland. Und natürlich, wenn die griechische Regierung hingeht und sagt, wir wollen das Regime ändern, dann nehmen die, und wir wollen das, aber wir wollen Deutschlands Führung, dann ist Deutschland eigentlich gar nicht so richtig begeistert, sondern Deutschland sagt, naja, wir haben doch unsere Führung schon gerade bewiesen, gezeigt und durchgesetzt, genau indem wir unseren Standpunkt institutionalisiert haben. Deswegen nimmt Deutschland den Angriff auf dieses ESM und sonst was Regime als Angriff auf sich und sagt, Griechenland will sich uns nicht unterordnen. Mal ganz kurz, alles was jetzt kommt im Folgenden, auch dazu ein kurzer Exkurs, was ist daran eigentlich das Kritikwürdige oder nicht, wenn man jetzt bei dieser Frage Überordnung, Unterordnung ist. Wir sind jetzt immer bei Staaten, die sich wechselseitig über- und unterordnen. Und da kann man schon mal sagen, da muss man kein Mitleid haben. Und aufpassen, dass man nicht anfängt, tatsächlich zu sagen, dass, ne, also diese ganze, das ist ja, da wird Griechenland gedemütigt und diese ganzen Vokabeln. Da kann man mal sagen, das ist doch so scheißegal, ob die griechische Regierung das der griechischen Bevölkerung aufdrückt oder meinetwegen Deutschland vermittelt über irgendwelche Institutionen der griechischen Regierung was aufdrückt, die dann wiederum der griechischen Bevölkerung was aufdrückt. Wer da wem was aufdrückt, der formalen Seite nach, das ist doch wirklich das Nebensächliche erstmal. Es kommt auch darauf an, was ist der Inhalt dessen, was da wem aufgedrückt wird, und das würde ich kritisieren. Und wer nur an der Frage ist, das ist ja entwürdigend oder irgendwie so weiter und so fort, der ist eigentlich schon bei der Ecke, wenn eine griechische Regierung ganz frei heraus Leute drangsaliert bei sich, ja, dann hat das Würde. dann ist das okay. Aber wenn Deutschland das irgendwie vermittelt, Griechenland aufdrückt, dann ist das ja unterwürdig. An der Debatte würde ich mich überhaupt nicht beteiligen. Sondern immer fragen, welcher Inhalt wird da eigentlich durchgedrückt? Und den, wenn der scheiße ist, klar, dann findet man auch den scheiße, der den Inhalt durchdrückt. Ja, ja. Die Analyse ist nicht ganz überflüssig dennoch, weil man muss sich immer noch mal klar machen, wir reden da von auf die Zähne bewaffnete Gewaltmonopole. Also Staaten, die ein Militär haben und die eine Polizei haben und so weiter und so fort. Und die machen da jetzt Fragen der Über- und Unterordnung auf. Und auch nach der Seite kann man sich dann nochmal, wenn man irgendwann mal wieder die Frage kommt, wie konnte es denn zum Krieg kommen oder so, kann man natürlich sagen, genau diese Über- und Unterordnungsfragen sind natürlich der Ausgangspunkt dafür, dass irgendwann Staaten auch mal ganz anders miteinander umgehen. Auch nach der Seite mag das ja einem nochmal ein Unbehagen geben, was da gerade passiert. Und nicht zuletzt ist genau diese Frage natürlich das Salz für den Aufstieg von rechtsextremen Idioten. Also der ganze nationalistische Scheiß, der sich da durchschlägt. Und nur mal ganz kurz, man redet immer von einer linken Regierung in Griechenland manchmal oder so, es ist eine Links-Rechts-Regierung. Also da sitzen auch rechte Penner mit in der Regierung, die das Programm von der linken Syriza mittragen, weil die genau den Standpunkt haben, hier wird die griechische Würde und die griechische Nation beleidigt, dadurch, dass wir ständig uns unterordnen müssen. Das ist eigentlich deren Punkt. Also rechte Parteien haben noch nichts dagegen, dass Leute arm sind und sich und ständig arbeiten müssen. Andersrum, die finden Skandal schon, dass Leute entlassen werden, weil sie sagen, dann können die Leute sich nicht mehr nützlich machen für die Nation. Das ist auch schlecht. Aber gegen Armut und sich totschuften haben noch rechte Leute nichts. Aber wenn solche Fragen der Über- und Unterordnung in der Staatenwelt anstehen, das kickt die. Okay, die griechische Regierung hat jetzt bemerkt, dass sie noch an einer ganz anderen Ecke eigentlich nichts mehr zu melden hat. Also nicht nur bei der Haushaltspolitik, Wirtschaftspolitik und Sozialpolitik, sondern in einer anderen Souveränitätsfrage, nämlich das Geld selbst. Jetzt kommt das Thema, was ist eigentlich der Beitrag des ganzen Eurosystems eigentlich zur Krise und dem, was gerade passiert, weil das ist sehr eigentümlich. Jeder andere Staat, der nicht Teilnehmer eines solchen Euroverbandes ist, meinetwegen England, hat das Pfund, Polen hat noch einen Zloty, selbst, jetzt weiß ich nicht, welche Währungen wo sind oder so, aber selbst Länder wie Niger oder Tschad, Ägypten und so weiter. Das sind Länder, die geben eine eigene Währung raus und verschulden sich. Ja, sozusagen, nee, erstmal die geben eine eigene Währung raus. Wenn die in Zahlungsnöte kommen, weil sie keine Kredite mehr bekommen, von der Finanzwelt und dadurch auch wirtschaftlich was kaputt geht und dann die Steuern nicht mehr fließen oder so, die können im Zweifel Geld drucken und damit zum Beispiel Militär und Polizei bezahlen. Das mag total schlechte Folgen für die Wirtschaft haben, Stichwort Inflation, Hyperinflation, darüber mag der Außenwert der Währung kaputt gehen dann und da mögen lauter Folgen, ökonomische Folgen draus folgen, die auch nicht gut sind für ein Staatswesen. Aber erstmal nur nach der Seite. Die können ihre Leute bezahlen. Das ist für die kein Problem. In Europa ist das anders. Oder vielmehr bei den Euro-Staaten. Mit dem Euro haben sich gegeneinander konkurrierende Volkswirtschaften ein gemeinsames Geld gegeben. Also mit konkurrierenden Volkswirtschaften meine ich, rede ich ernst. Also es ist ja weiter so, dass jede Nation für sich eine Bilanz macht und sagt, ist denn Deutschland wirtschaftlich nach vorne gekommen? Das ist die Quizfrage hier für deutsche Berufsnationalisten, also Politiker. So, und wenn die ganzen, also ein Resultat der Konkurrenz ist dann ja zum Beispiel auch, wenn die griechischen Supermärkte voll sind mit deutschen Produkten und griechische Unternehmen dabei zugrunde gegangen sind. Also, dass man das nochmal klar hat. Es sind lauter Volkswirtschaften, die gegeneinander konkurrieren. Also, wo die Politik zwar miteinander manche Absprachen macht, so sogar ein gemeinsames Geld haben. Aber jede Politik sich Mühe gibt, möglichst viel für den eigenen Standort rauszuholen, was immer auch gegen die anderen Standorte geht. Also man redet hier von Volkswirtschaften, die gegeneinander konkurrieren. Und die geben sich jetzt ein gemeinsames Geld, also den Euro, und geben damit alle erstmal die Hoheit ab. Alle verbieten sich das Geld drucken. Das darf nur die EZB. Und die EZB ist wiederum keinem einzelnen Staat verpflichtet. Also, das haben sie abgegeben. Jetzt kann man sich mal fragen, warum machen die das eigentlich? Oder warum haben die das gemacht? Dann kann man sagen, Deutschland hatte mit der D-Mark damals schon sowas wie eine starke, gute Währung. In der D-Mark wurde nicht nur in Deutschland gehandelt, sondern weil die so stabil und gut war, also schon aus der Wirtschaft, schon als also Ausgangspunkt Exportweltmeister Deutschland und so weiter und so fort, ist es dazu gekommen, dass zum Beispiel Verträge, die französische Unternehmen mit italienischen Unternehmen in den 80ern abgeschlossen haben, die wurden alle in D-Mark abgeschlossen. Weil die gesagt haben, ja, die Lira und der Franc, auch irgendwie Währung, aber nicht ganz so vertrauensvoll. Und deswegen, wenn es dann darum geht zu sagen, wir machen jetzt ein Liefergeschäft, das wird aber erst in 3 Monaten bezahlt, dann setzen wir lieber da die D-Mark ein. Und der Betrag ist zu zahlen. Das ist unsicherer. In Europa hatte sozusagen die D-Mark schon so einen Status von Ankerwährung. Und sozusagen darüber, je mehr, und insofern war eh schon viel Geschäft aus Europa, lag dann unter der D-Mark. Sodass man sagen konnte, in der D-Mark wird viel Geschäft abgewickelt, nicht nur aus Deutschland Geschäft, sondern europaweit. Und das macht die D-Mark dann nochmal vertrauenswürdiger. Dass man da gerne reingeht, dass man nicht Angst haben muss, dass die Währung von heute auf morgen mal um 20% fällt, dass die Inflation vielleicht nicht so hoch ist. All solche Kriterien, dass man also gerne in der D-Mark was Geld anlegt. Da war Deutschland schon ein bisschen weit. Aber Weltgeld ist, wenn weltweit die Geschäfte in einer Währung abgewickelt wird. Und das ist nun mal der Dollar. Alle Ölgeschäfte in der Welt, scheißegal zwischen welchen Ländern, die werden in Dollar abgerechnet. Sau viele Bankgeschäfte werden in Dollar abgerechnet in der Welt. Also sozusagen, hinter dem Dollar steht nicht nur der amerikanische Wirtschaftsraum, was da so gekauft und verkauft wird, sondern quasi die ganze Welt gibt einen Beitrag dazu, zu sagen, der Dollar ist ein Geld und das nimmt jeder. Und weil das jeder nimmt, geht man da auch gerne rein. Und darüber wird das Ding auch stabil. So, die D-Mark war also die Aufgabe der D-Mark, und das ist auch jedem klar eigentlich, das wird nicht so häufig ausgesprochen, aber es ist schon klar, es war schon der Versuch, wir wollen nicht nur eine regional starke Währung sein, sondern es soll Richtung Weltgeld gehen. Der Euro, also die Aufgabe der D-Mark und die Installation des Euros, war der Versuch, aus deutscher Perspektive, war das der Witz zu sagen, wir wollen mal ein Geld schaffen, was dem Dollar Konkurrenz machen kann. Also übrigens so Einwohnerzahl, USA, EU, ziemlich gleich. Wirtschaftskraft, USA, Europa, ziemlich gleich. Ne? Also das sind so richtig, die haben gesagt, um das hinzukriegen, müssen wir jetzt aber hinter dem Geld wirklich mal einen größeren Schwung Wirtschaftskraft packen, damit darüber dann meinetwegen die umliegenden Länder nochmal mehr eingewickelt werden in den Euro und darüber der Sprung in die Welt klappt. Das war die deutsche Perspektive. Die Perspektive der anderen, damit zu machen, war, die hatten vorher instabile Währung. Also wenn irgendwo in der Welt eine Börse gehustet hat, dann sind plötzlich ganz viele Leute aus dem Lira, also Anleger aus dem Lira raus. Und dann ist die Währung mal eben ruckzuck runtergeknallt. Selbst das Pfund, 94 war das oder so weiter und so fort, hat das miterlebt. Also die Perspektive war, wir geben unsere alten Scheißwährungen auf, können quasi an der D-Mark-Stärke partizipieren, plus wir können daran partizipieren, was sich dann noch an Kraft noch darüber hinaus als Euro sich entwickelt. Und dann kann man sich nicht nur gut verschulden, sondern dann kann man auch zum Beispiel damit rechnen, dass die eigenen Unternehmen leichter Kredite kriegen, ne, dass sie mit Wechselkursschwankungen nicht so hart konfrontiert sind und solche Sachen. Und das, wenn in Shanghai die Börse zusammenkracht, die Investorenwelt nicht einfach sagt, ja dann raus aus Russland, Brasilien und Südafrika und rein nach Deutschland, sondern sagt rein in den Euroraum. Dieses Versprechen lag da drin. Deswegen haben die das mitgemacht. Kannst du vielleicht kurz ein, zwei Zahlen sagen, wie weit der Euro ist jetzt im Vergleich zum Dollar? Ich meine, dass die, also ich weiß nicht, wie weit der ist, aber ein Gradmesser von Weltgeld ist zum Beispiel, jede Regierung hinterlegt das eigene Geld mit Devisen. Also, ne, wenn man sagt, meine Währung soll für den internationalen Handel irgendwie gehen, das Pfund, ne, dann damit ausländische Investoren das Pfund überhaupt akzeptieren, muss der Staat sozusagen letztendlich sagen können, im Zweifelsfall, wenn ihr das Pfund nicht mehr haben wollt, ich kann eine alternative Währung anbieten. Das schafft Vertrauen, sodass dann am besten eben die internationalen Anleger das Pfund gar nicht in die andere Währung umtauschen wollen. Und diese Staatsschätze, die bestehen aus, das ist jetzt der Treppenwitz eigentlich wieder, die bestehen nicht einfach aus Geldern, sondern aus Staatsanleihen. Weil auch die Staatsbanken der anderen Welt sagen, naja, eine Staatsanleihe kann man ja jederzeit losschlagen, ist doch so gut wie Geld, und dann haben wir hier ein Geld, was sich auch noch verzinst. Super. So, und da gibt es so Zahlen, dass so früher die D-Mark zum Beispiel, die war mit 7% in der Welt vertreten als Staatsanleihe, also in den Devisenschätzen, also die Staatsverschuldung. Und Amiland war irgendwo bei 87-90% oder so mit dem Dollar. Und zwischenzeitlich, vor der Staatsverschuldungskrise, hat der Euro 14% ausgemacht. Also es war schon eine deutliche Steigerung von der D-Mark aus betrachtet. Also die Staatsbanken der Welt wollten mehr vom Euro haben, haben auch ein wenig dafür den Dollar reduziert. Mittlerweile meine ich, dass es immer wieder Nachrichten mal gibt, dass sich da auch mal wieder was umkehrt. Also ich meine, dass im letzten Jahr hat man das öfter mal gelesen, dass ganz viele afrikanische Länder und so weiter und so fort eigentlich Euro abgestoßen haben. Ich dachte, der Euro wäre schon mal über 20. Kann ich jetzt nicht das Hand für ins Feuer legen. Ich meine, die waren bei 14%, aber kann. Wenn damals der Dollar bis 90% war und D-Mark 7%, dann war ja das richtig schon der Konkurrent sozusagen. Ja. Also auch wenn es so lächerlich ist. Ja. Du hast dann noch der Yen auch irgendwie mit 5% oder sonst was, der Franken noch mit 2-3% und dann der Rest der Währung macht dann so 1% zusammen aus. Das war eigentlich das Projekt Euro. Und dafür haben die den Preis gezahlt, dass sie gesagt haben, das ist okay, dafür geben wir die Souveränität in dieser Geldfrage ab. Jetzt kommt's. Damals schon haben die ja gesagt, wer dem Euro beitritt, da gibt es Regeln. Zum Beispiel, die eine war, 60% soll die gesamte Staatsverschuldung verglichen mit dem Bruttoinlandsprodukt nicht überschreiten. Oder die andere 3%, da geht es darum, dass die Netto-Neuverschuldung, das steht für, man nimmt Schulden auf, um die alten Schulden zu bezahlen, und die Schulden, die man darüber hinaus aufnimmt, die nennen wir Netto-Neuverschuldung. Also man könnte sagen, das, was nochmal ordentlich dazukommt, Verschuldung, die soll 3% nicht überschreiten. Also 3% verglichen mit dem Bruttoinlandsprodukt. Das waren so Regeln. Haben sie auch immer gebrochen, aber es muss jetzt hier nicht interessieren, sondern einfach nur dem Geist nach, haben sie damals schon gesagt, so soll das eigentlich sein. Und schon damit haben die eigentlich gesagt, jedes Land, das sich am Euro beteiligt darf, umso erfolgreicher es wirtschaftlich ist, mehr sich verschulden und dadurch doppelt. den Euro etwas belasten. Also Staatsverschulden gibt es im Zusammenhang entweder belasten oder andersrum, dann ist es ja quasi keine Belastung, weil das zeigt ja an, dass die Staatsverschuldung sich in Wirtschaftswachstum ummünzt. Und dann ist es ja keine Belastung mehr fürs Geld, sondern das ist dann ja ein gutes Zeichen an die Finanzmärkte. Guck mal, unsere Verschuldung hat sich erhöht, aber hat sich umgemünzt in. Wie andersrum heißt das, läuft die Wirtschaft nicht so gut, dann soll der Staat weniger Schulden aufnehmen. Also schon damals hat dieser Zusammenhang eigentlich gegolten. Und auch damals, und das war damals, stand das schon längst in den Gesetzen, aber bei der Krise ist es erst so richtig hervorgekommen, es gibt eine Kein-Beistandsklausel oder No-Bail-Out. Übersetzt, kriegt ein Land Schwierigkeiten wirtschaftlich, dann ist kein anderer Staat verpflichtet, dem Land zu helfen. Also lauter Konkurrenzvolkswirtschaften machen ein gemeinsames Geld und schließen gleich vorneweg. Und soll da ein Land damit mal Probleme haben, dann gibt es keine Hilfe, keine Hilfsverpflichtung. Man könnte ja auch sagen, es wäre ja noch schöner. Also dann konkurrieren sie, und meinetwegen aus dem deutschen Standpunkt aus, und dann sind wir der Gewinner. Und dann sollen wir doch hinterher glatt unseren Gewinn benutzen, um dem Verlierer auszuhelfen. Ja, das wäre ja scheiße. Aber klar, das haben sie halt alle. So, den Standpunkt. Wir konkurrieren gegeneinander, haben aber ein gemeinsames Geld. Aber wenn jemand Probleme kriegt, gibt es keine Hilfe. Ja, unter dem Standpunkt steht man natürlich komisch da, wenn man dann der Verlierer ist. Man hat keine Souveränität mehr übers Geld und kein Schwein ist verpflichtet zu helfen. Jetzt hat sich die Euro-Gemeinschaft im Verlauf der Krise ganz neue Institutionen und Mechanismen geschaffen. Und natürlich ist die Schwäche der einen Staaten und die Stärke vor allen Dingen Deutschlands in der Krise, also Deutschland ist ja in der Krise auch immer kreditwürdiger geworden, war natürlich der ökonomische Hintergrund dafür, dass sich der deutsche Standpunkt weitestgehend durchgesetzt hat. Und von Griechenland wird die unbedingte Unterordnung gefordert. Gut. Jetzt kann man sagen, den internationalen Finanzmärkten ist damit erstens die Frage beantwortet, was ist eigentlich so ungefähr die ökonomische Linie innerhalb des Euro-Raums. Weil man muss ja sagen, also wenn sich die Finanzmärkte nicht jetzt auf den Donnerstag treffen, sondern so mit ihrem Investitionsverhalten, ne, dann wird man mal ein bisschen vorsichtiger und guckt mal, was die anderen so machen, dann werden die anderen auch ein bisschen vorsichtiger. Das provoziert eine Reaktion, oder das ist sozusagen fast eine Frage, ja, wie haltet ihr es denn jetzt hier eigentlich miteinander? Kann man sagen, okay, indem Deutschland sich durchgesetzt hat, gibt es zumindest eine einheitliche Antwort. Und das mag ja für sich schon mal eine stabilisierende Wirkung haben, als ein vielfaches Konzert. Also ganz unabhängig davon, ob die Maßnahme Erfolg hat oder nicht, ob die wirklich ökonomisch sinnvoll ist. Erstmal, dass man nur noch mal klar hat, überhaupt, dass es eine einheitliche Antwort gibt, kann man ja schon mal sagen, es ist in dem Zusammenhang was Eigenständiges, ist was. Jetzt ist der weitere Witz, dass die besondere Wertschätzung, die Staatsanleihen genießen, jetzt im Vergleich zu anderen Aktien oder Anleihen von Daimler-Benz oder so weiter, also dass die als besonders sicher gelten. Das hat auch was damit zu tun, dass natürlich der Schuldner ganz andere Mittel hat als Daimler-Benz, um Gewinne zu generieren. Deutschland oder ein Staat ist halt ein Gewaltmonopol, regiert über Leute und kann per Gesetz Sachen beschließen. Also Daimler-Benz kann die Gewinne steigern, indem es die Gewinne einsetzt, eine neue Produktivität dahinstellt, eine neue Fabrik baut oder versucht, bessere Fachkräfte zu kriegen, indem sie mehr Geld ausgeben für Ingenieure oder irgend so ein Kram. Das können sie alles machen. Aber da ist sozusagen die Macht, bessere Gewinne zu generieren, liegt in ihrem Gewinn oder in der Geldmacht. Beim Staat ist das, da liegt die Macht durchaus in der Gewalt, Regeln zu bestimmen, die in der Gesellschaft gelten sollen. Jetzt ist es so, ein Staat will natürlich kein Geld verdienen. Also jetzt nicht falsch verstehen, Staaten würden Geld investieren und dann kriegen sie hinterher mehr Geld raus. So ist es nicht. Aber sie können Regeln erlassen oder auch natürlich Subventionen geben und so weiter und so fort, die dann eine bessere Bedingung sind oder eine andere Bedingung sind, für die privaten Leute und für die Unternehmen Geld zu verdienen. Also deswegen genießt der Staat nochmal eine besondere Wertschätzung. Zweite Ecke ist, im Notfall hat der Staat ja auch mit der Gewalt die Potenz, die Steuern zu erhöhen, das Geld einfach wegzunehmen. Ne? Also der Staat verdient kein Geld, sondern der Staat nimmt sich Geld. Auch ein Unterschied, und das ist natürlich auch erstmal eine eigentümliche Position. So, auf dieser Grundlage, dass man es hier mit Gewaltapparaten zu tun haben, die über Land und Leute herrschen, genießen Staatsanleihen immer etwas mehr Respekt als Unternehmensanleihen. Zumindest gilt das innerhalb eines Landes. Also eine deutsche Staatsanleihe gilt immer ein bisschen mehr als sicher als eine deutsche Unternehmensanleihe. Wenn der Staat natürlich total scheiße ist, dann kann es natürlich sein, dass eine deutsche Staatsanleihe auch besser gilt als meinetwegen eine Staatsanleihe aus Ägypten. Mag sein. Aber erstmal innerhalb einer Gesellschaft ist der Staat immer der sicherste Schuldner. Auch nach der Ecke muss man jetzt ja mal fragen, wer ist eigentlich die Gewalt hinter dem Euro? Und auch nach der Seite kann man sagen, hat Deutschland, indem es den Führungsanspruch erobert hat und jetzt hält und gnadenlos gegen Griechenland anhält, auch nach der Seite kann sich Deutschland sagen, auch da machen wir einen Beitrag zur Stabilität des Euros. Wir geben den Finanzmärkten die Auskunft, wir sind die Zentrale. Die Finanzmärkte wissen so, woran sie in Sachen Gewaltfrage sind. Jetzt gibt es ein Problem. Wenn der Schäuble sagt zu Griechenland oder zur griechischen Regierung oder gesagt hat, pass mal auf, Leute, ich will euch nichts aufzwingen. Wenn ihr Geld haben wollt, dann müsst ihr das und das machen. Ich hab überhaupt gar kein Problem damit, wenn ihr sagt, das wollen wir nicht machen, dann kriegt ihr aber auch kein Geld. Dann steigt doch aus. Hau doch ab. Also so hat ja der Schäuble verhandelt. Da gibt es natürlich, wenn man den Standpunkt so aufzählt, ein kleines Problem. Wenn man sich fragt, wer ist jetzt eigentlich der Herr oder die Gewalt über den Euro, weil dann ist ja gar nicht klar, wie weit reicht eigentlich der Führungsanspruch. Und das ist jetzt der Punkt, wo die Merkel einen leicht abweichenden Standpunkt zu Schäuble eingenommen hat, weil Merkel hat gesagt, vorsichtig, das ist eigentlich gar nicht gut zu sagen, dass es überhaupt die Option gibt, aus dem Euro auszusteigen. Die hat den Standpunkt gesagt, wir müssen Griechenland eigentlich unbedingt im Euro behalten. Und die war dann in der Sache, wenn es um einzelne Maßnahmen ging, eigentlich gar nicht kompromissbereit. Auch die war total hart. Aber die hat halt gesagt, die Option auszusteigen, die soll es nicht geben. Also das ist der Standpunkt, der Euroraum soll unhintergehbar sein. Quasi nur weil ein Land die Perspektive hat, auf 10 Jahre nichts zu werden, soll doch nicht eine Regierung beschließen, ja, dann steigen wir aus. Nee, die soll unbedingt dabei bleiben. Das ist Merkels Standpunkt gewesen und da kam eine leichte Differenz zu Schäuble auf. Man könnte natürlich auch andersrum sagen, die haben eigentlich arbeitsteilig argumentiert. Weil Schäubles Position braucht es, damit die Erpressung klappt. Ne? Also ihr könnt auch aussteigen, dann seht doch zu, was ihr dann davon habt. Aber Merkels Standpunkt braucht es auch immer begleitend, um der Welt zu signalisieren. Und gar nicht Griechenland, sondern der Welt. Übrigens, wir haben hier die Führung und wir werden mit unserer Führung dafür sorgen, dass hier niemand aussteigt. Ich kann jetzt sagen, dass jetzt der Übergang zum nächsten, was waren denn eigentlich so die Erpressungsmittel? So, da hat Griechenland gedroht. Wenn ihr uns keine Kredite mehr geben wollt, nur weil wir die Austeritätspolitik nicht mehr 1:1 umsetzen wollen, dann droht eine finanzielle Kettenreaktion, die euch treffen wird. Das war so das Kernargument von denen. Haben halt gesagt, notfalls müssen wir auch zum Drachme zurückkehren und aus dem Euro aussteigen. Und das beschädigt doch genau das Euro-Projekt. Sie haben Sachen aufgeführt, die auch ein bisschen nicht direkt was mit der Sache zu tun haben rund um den Euro, sondern zum Beispiel die Sanktionen gegen Russland im Zuge der Ukraine-Krise. Da braucht es ja Einstimmigkeit. Wir könnten uns überlegen, das auch mal nicht weiter zu verlängern. Ne? Also sozusagen die Abhängigkeit der anderen Länder in den Fragen auszunutzen, um zu sagen, okay, dann würden wir das nicht mehr machen. Das haben sie immer gedroht, das haben sie dann zweimal nicht gemacht. Haben halt gesagt, im Zweifelsfall müssen wir uns eh nach anderen Partnern umgucken. Und dann ist der Tsipras mal nach Russland gefahren und hat da mit Putin gesprochen. Ne? Das ist so ein bisschen die Drohung. Es gibt eine Alternative zum Euroraum und die könnten wir auch wahrnehmen. Und dann sind wir auf eurer gegnerischen Seite. Jetzt muss man natürlich sagen, dass Russland so viele Angebote nicht machen kann, weil das selber sehr schwach auf den Füßen ist, zumindest ökonomisch. Aber okay, sie haben es probiert. Sie haben gesagt, ein alter Streitfall, der lange geruht hat, aber nie abgeschlossen war, und zwar aus Perspektive von der griechischen Regierung noch gar nicht, nämlich völkerrechtliche Fragen rund um den Zweiten Weltkrieg. Ne? Hinweise darauf, wie die SS und die Wehrmacht gehaust hat in Griechenland und Hinweise darauf, dass es dort auch sowas wie einen Zwangskredit gab, also wo der deutsche Staat gesagt hat, wir brauchen Kredit und wir zwingen Griechenland dazu, uns den zu geben. Und er sagt, Griechenland ist noch lange nicht aufgearbeitet und das ist jetzt gar kein neuer Einfall von der Regierung, sondern auch die Vorgängerregierungen haben immer gesagt, das ist eigentlich noch nie abgeschlossen, die Frage. So stellt sich Deutschland auf den Standpunkt, wir haben da längst internationale Vereinbarungen gehabt und Verträge und damit ist das abgegolten. Ich sag mal, die Ecke hat mehr den Punkt Delegitimierung der deutschen Moralität und Anspruch und geht natürlich auch ein bisschen in die Richtung, das, was ja gesagt wird, so ein bisschen die Ecke, Deutschland macht sich hier schon wieder zu einer Führungsnation auf. Das sollte man Deutschland nicht durchgehen lassen wegen der Vergangenheit. So, diese Ecke wird damit aufgemacht. Griechenland verweist darauf, dass sie in Sachen Flüchtlingspolitik doch einige Dienste für die Euro-Länder macht und für die EU. Also, Dublin und den ganzen Scheiß, Drittstaatenregelung, die Vereinbarung, dass die Flüchtlinge dort, wo sie ankommen, bleiben sollen. Ne? Und da ist Griechenland natürlich als Mittelmeeranrainer betroffen. Und hat halt gesagt, wenn unser Laden hier kaputt geht, können wir natürlich in Sachen Flüchtlingsregime keine Dienste mehr leisten. Haben auch unter der Hand angedroht, wir lassen die Leute einfach weiterziehen. Oder andersrum, wir geben denen einen Stempel und schicken die einfach und transportieren die zur Grenze und lassen die weiterziehen. So, das haben sie gedroht. Man kann sagen, vom Standpunkt des Euro-Regimes her ist natürlich das Verhalten von der griechischen Regierung in allen Punkten eine Ungeheuerlichkeit. Ne? Also da, wo die sagen, wir verlangen bedingungslose Unterordnung, fängt Griechenland an oder die griechische Regierung lauter souveräne Entscheidungen ins Spiel zu bringen und zu sagen, wir können ganz anders und wir würden noch anders. Und wir würden euer Projekt beschädigen. Das ist natürlich skandalös. Und das hat eigentlich auch den hat man auch gemerkt an den bissigen Kommentaren und auch an den Zeitungen in Deutschland, wie dreckig die da immer, wie selbstverständlich die gesagt haben, aber das ist ja eine Unverschämtheit, was die da machen und so weiter und so fort. Also wo einfach nur rauskommt, die deutsche Presse traut sich auch so, spricht sich so viel Rechte zu, dass sie das, wenn da einer herkommt und sagt, sag mal, das ist doch hier Erpressung oder so, Skandal und so weiter und so fort. Es ist so, davon ist das halt Ausdruck. Und die Euro-Länder und vor allem Deutschland präsentieren Griechenland jetzt die umgekehrte Rechnung und sagt, eigentlich seid ihr alternativlos auf uns verwiesen, ihr müsst euch unterordnen. Und zwar mit den Argumenten, wir können euch hängen lassen. Also 2010, da hätte es eine Bankenkrise gegeben. Aber das haben wir hingekriegt. Heute Ja, was könnte dann höchstens passieren, sagen Sie? Ob das stimmt, ist noch was anderes. Naja, dann werden halt die Schulden vielleicht nicht zurückgezahlt oder so, aber die haben ja eh wir, ob wir euch jetzt Kredit geben oder unsere Schulden streichen. Wir glauben nicht daran, dass das eine Kettenreaktion gibt. Wir meinen, das ist beherrschbar. Und nicht wir sind die Abhängigen, sondern ihr. Und zweitens, ihr seht doch jetzt schon, dass die Griechen kein Vertrauen mehr haben in das Bankensystem, wenn die jetzt anfangen, immer das Geld abzuheben. Und eure Bankenprobleme kriegen, überhaupt Bargeld auszuspucken. Das könnt ihr euch nicht lange leisten. Also übrigens, an der Ecke ist es auch klar, die Euro-Staaten haben da, wenn die zusammenbleiben, ein ganzes Arsenal an Waffen, wo sie sehr feinfühlig sagen können, na gut, es gibt jetzt noch Kredite, damit ihr wenigstens 60 Euro am Tag euren Leuten auszahlen kann für eine Woche. Aber mehr dann auch nicht oder irgendwie so. Also, ne? Also die müssen nicht gleich sagen, dann geht doch zurück zum Drachme. Die können auch erstmal die Situation dort auch nochmal forcieren. Und man muss sagen, Griechenland hat eigentlich da, solange Griechenland ein kapitalistisches Land bleiben will, nur die Wahl zwischen Pest und Cholera. Und will es im Euro bleiben, dann muss es seinen nationalen Erhaltungswillen an den Auflagen der Gläubigernation relativieren. Das ist auch das, was scheinbar jetzt passiert ist. Worüber dann zudem die ökonomische und politische Leistungsfähigkeit seiner Gesellschaft weiter ruiniert wird. Oder es will darauf bestehen, ein souveräner kapitalistischer Staat zu sein. Um mit der Souveränität dann aber auf weiteres nicht so viel anfangen zu können, wenn man dann raus ist aus dem Euro, zurück zum Drachme und was das alles heißt. Vielleicht noch ein Punkt. Beide Seiten haben gesagt, haben argumentiert, Leute, was wir machen, ist doch echt auch nur in eurem Interesse. Beide Seiten haben gesagt, und übrigens, mir sind die Hände gebunden. Ich kann gar nicht anders. Ne? Also die Links-Rechts-Regierung hat immer gesagt, wir haben einen Wählerwillenauftrag. Echt, geht nicht anders. Deutschland hat gesagt, naja, auch wir sind, also Merkel hat gesagt, ja, auch ich kann nicht anders, weil meine CDU, die ist da nicht so überzeugt und die sind wieder den deutschen Wählern verpflichtet und wir sind echt die Hände gebunden und wir können das auch den anderen Ländern wie Slowenien und so weiter ja nicht verkaufen, dass wir denen auch das aufgedrängelt haben, den ganzen Kram. Und bei euch jetzt eine Ausnahme machen, echt sorry. Also nach dem, selbst wenn wir wollten, könnten wir gar nicht anders. Man muss sagen, das sind natürlich alles so diplomatische Formen, um das, was ich eben aufgezählt habe, wirklich ins Spiel zu bringen. Weil was da zählt, ist tatsächlich nur, habe ich Machtmittel, dem anderen Schaden zuzufügen, damit zu drohen und es eventuell am besten dosiert auch zu machen während des Verhandlungsprozesses. Das ist das Einzige, was zählt, wenn Staaten miteinander verhandeln, also Gewaltmonopole. Also, dass man mal den Gedanken weg hat, da geht es um Überzeugungsarbeit oder so. Das ist so ein bisschen irre. Und hat man Machtmittel und kann man dem anderen Schaden glaubhaft androhen und am besten dosiert zufügen, damit die andere Seite von sich aus sagt, okay, das ist zwar scheiße, aber die Alternative ist noch viel heftiger. Aber ist es denn ein reines Rhetorik, wenn Griechenland aussteigt und sich so Bündnispartner wie Russland und China sucht und dann da trotzdem kapitalistisch bleibt, aber irgendwie anders ausgerichtet? Das dachte ich, wäre eigentlich total logisch, dass sie das jetzt probieren. Nee, da wollte ich nicht sagen, dass das die Rhetorik ist, weil da sagen sie ja nur, liebe Leute, wir könnten uns auch woanders orientieren. Und das ist natürlich ein Untergraben dessen, des Projekts der EU und selbst der USA, Russland zu schwächen und zu einer regionalen Macht zu machen, wie Obama das sich das vorgenommen hat. Das ist natürlich eine harte Ansage, also oder was ist harte Ansage? Das ist eine Ansage und das untergräbt das Projekt gegen Russland, Osteuropa in die EU einzuverleiben. Das meinte ich zum Beispiel, ist ja eine Drohung. Also ich drohe damit, ein Projekt der anderen zu beschädigen. Das ist nicht Rhetorik. Rhetorik. Ist das realistisch oder? Das ist halt wie, das ist immer der Punkt, muss man mal gucken. Man kann erstmal nur sagen, der Tsipras hat sich jetzt erstmal anders entschieden. Jetzt kann man überlegen, was ist denn, warum ist denn die Ausrichtung nicht so attraktiv? Und dann muss man erstmal sagen, Russland hat ökonomisch nicht viel anzubieten. Russland hat auch nicht die Kreditmacht oder also ökonomisch gar nicht das Potenzial, um einen Investitionskredit zu geben. Nach der Seite würden die da auch nichts kriegen. Aber dann bleibt es ja Rhetorik, wenn man eh weiß, dass Russland das gar nicht leisten könnte. Erstmal ist es ein Versuch, man droht. Und dann sagen die anderen, das ist aber eine Unverschämtheit und kalkulieren darauf, dass sie es letztendlich nicht machen werden. Aber das ist ja immer bei solchen Sachen die Frage, wann kommt dann doch mal jemand an der Macht und sagt dann tatsächlich, jetzt ist es zu viel. Also es ist ja nicht nur in Griechenland so, dass es dort Leute gibt in der Bevölkerung und in der Parteienlandschaft vor allen Dingen, darauf kommt es an, die sagen, die EU und der Euro ist eigentlich nichts für uns. Das ist eine Perspektive zur Unterordnung und sonst nichts. Dann lieber raus und nochmal 10 Jahre leiden, wobei die Regierung nicht leiden wird, sondern die Leute werden leiden. Und dann gucken wir mal weiter. Und in der Zeit könnte man sich an Russland orientieren, ja. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, in Italien, außer der Regierungspartei, da alle Parteien schimpfen auf das Abkommen, was jetzt stattgefunden hat. Werfen ja auch dem Renzi vor, dass er ein Speichellecker ist. Bei der Merkel. Also es gibt, ne, Le Pen in Frankreich ist auf dem Weg, die nächste Wahl zu gewinnen. Also es gibt genug Kandidaten oder in jetzt im Euro-Raum, aber auch in der EU, in England, Großbritannien. Es gibt genug Kandidaten, die sagen, meist eher aus nationalistischen Gründen, dieses Unterordnungssystem, das ist nichts für uns. Ich bin übrigens jetzt soweit fertig. Ich hätte noch so einen Sonderpunkt, so höhere Gesichtspunkte. Ich weiß nicht, da finde ich, da lohnt vielleicht nur der eine. Es wird die Kette aufgemacht, ja, steigen sie aus dem Euro raus, aus. Dann ist es eigentlich auch wahrscheinlich, dass sie sich aus der EU verabschieden und dann aus der NATO. Ne? Und ne, auch verbunden mit, dann werden sich eventuell auch andere Alternativen suchen und dann schließt sich das so ein bisschen aus. Und das ist dann die Ecke, wo dann eine große Ecke, wo die USA sagt und sich meldet. Sag mal, habt ihr da noch alle Tassen im Schrank? Und sowohl den Tsipras, aber auch die Merkel zur Raison ruft und sagt, regelt das. Griechenland darf nicht aus dem Euro aussteigen. Das ist auch so eine höhere Ecke, wo die Merkel sozusagen dem Schäuble sagt, nicht so hart mit der Drohung aussteigen, sondern sagt eigentlich, auch da müssen wir mal das mitbedenken und höhere Gesichtspunkte, nämlich zum Beispiel ein schlagkräftiges Militärbündnis, was ja unter anderem, hatten wir eben schon als Punkt, Russland eindämmen soll zu einer regionalen Macht. Ne? Das sind dann Sachen, die haben nichts mehr unmittelbar mit Ökonomie zu tun, sondern da ist man dann bei Gewaltfragen der höchsten Art. Wer regelt eigentlich die Gewalt in der Welt? Und dann ist man da angelangt, bei der NATO. Nationalistischen Anti-Euro-Parteien und so weiter, die sich jetzt bilden. Kannst du vielleicht noch mal was sagen für die positiven Gründe für die anderen Euro-Länder, aber bei dem Projekt zu bleiben? Naja, es ist schon, dass sie wissen, also sie haben ja noch die Erinnerung, wie war es denn damals, als es die einzelnen Währungen noch gab. Und so günstig verschulden, so niedrige Zinsen. Und jetzt nicht nur für die Staaten, auch für die Unternehmen und Banken, das hatte man damals in den anderen Währungen nicht. Dass wenn irgendwo in Thailand ein Börsencrash ist, dass dann sofort die Finanzwelt in die sicheren Häfen geht. Und die sicheren Häfen waren Peso und Drachme und Lira nicht. Das war dann die D-Mark, der Franke, der Dollar. Auch daran beteiligt bleiben. Das ist erstmal das positive Interesse. Man kann es auch andersrum sagen, auch sehr ungewiss, neue Situation. Es ist ja eine Sache, man hat eine Währung und dann steigt man in den Euro rein und dann klappt das. Es weiß ja eigentlich auch gar keiner, was bedeutet das eigentlich? Das ist doch gar nicht einzuschätzen. Was bedeutet das eigentlich? Ein Land steigt aus. Ist es dann so wie, naja, Polen hat doch auch keinen Euro. Geht doch. Oder sind die ganzen Finanzverbindungen und Finanzregeln und so weiter und so fort nicht mittlerweile so hart verflochten, dass ein Abkappen ein totales Niederreißen von allem ist? Das weiß doch keiner. Also daher auch, wenn die locker sagen, ja, Griechenland steigt aus, das ist verkraftbar. Das weiß doch eigentlich gar keiner. Auch nach der Seite kannst du sagen, das sagen die so. Eventuell glauben sie sogar ein paar Leute dran. Aber ob das stimmt, ist doch eine ganz andere Frage. Und deswegen bei all den Verhandlungen war es total wichtig immer, gucken wir mal auf die Börsen. Ja, die Griechen stimmen mit Nein bei der Volksabstimmung. Die Börsen bei Bekanntgabe oder die Anleihen sozusagen kacken ab. Beruhigen sich dann aber und zum Tagesende ist es nur ein ganz kleines Minus. Hui, gut. Erstmal scheint es ja bestätigt zu sein, dass es nicht unbedingt eine Kettenreaktion gibt. Aber steht das eigentlich dafür, dass, wenn es dann tatsächlich mal passiert, dass die den Drachen, also dass sie aussteigen, dass der Drache wieder eingeführt wird oder so, dass das dann auch so sein wird? Das ist übrigens der zweite Gesichtspunkt, den die USA auf den ganzen Konflikt hat. Und dann nochmal sagt, Leute, werdet euch da einig und beruhigt das Ding, weil was ihr da gerade anstellt, ihr droht euch wechselseitig mit finanziellen Kettenreaktionen und Kaputtmachen von etwas. Die ganze Staatsverschuldungs- und Finanzkrise weltweit ist doch noch gar nicht zu Ende. Die ist gerade beruhigt. Und jetzt reißt ihr da wieder so eine Wunde auf? Habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Also nach dem Motto, daran hat die USA doch jetzt gar kein Interesse. Kannst du noch was sagen, was jetzt nach diesen Nein-Abstimmungen die letzten Tage passiert ist? Es gibt neue Verhandlungen und es wird sich auf was jetzt geeinigt? Also, der Witz war ja der folgende. Es gab einen Vertrag für alte Hilfsgelder. Das war sozusagen das zweite Hilfspaket. Und ein Hilfspaket besteht immer aus, meinetwegen so und so viele Milliarden kriegt ihr in 3 Jahre. Und dann kriegt er aber immer häppchenweise was. Ne? Das ist immer, man kriegt ein bisschen was und dann wird halt kontrolliert und dann müssen die auch was umsetzen und dann gibt es wieder was und so weiter. Und genau innerhalb dieses 2-Jahres-Paket hat damals die Links-Rechts-Regierung Griechenland gesagt, wir wollen das ändern. Und da gab es diese Blaupause im Februar, wo sie gesagt haben, okay, jetzt wir machen mal kurz Pause und verhandeln jetzt überhaupt mal 4 Monate darüber. Und sie sind sich nicht einig geworden. Und die Spitze war dieses Referendum, wo sie der griechischen Bevölkerung die Frage vorgelegt hat, würdet ihr ja sagen zu den Bedingungen, die die anderen stellen, oder würdet ihr nein sagen? Und die griechische Regierung hat sogar gesagt und aufgefordert, stimmt für ein Nein. Haben sie für Nein bestimmt. Und dann hat die Eurogruppe gesagt, okay, dann kriegt ihr auch die letzte Tranche aus diesem zweiten Hilfspaket nicht. Dann ist das so. Ja, und das war sozusagen der Fall, dass dann Griechenland zum Beispiel diesen IWF-Kredit nicht zurückzahlen konnte. Das war der Stand. Direkt nach dem Nein ist ja Varoufakis schon abgetreten, um zu sagen, okay, ich bin mit dem Argument, ich bin hier der Buhmann oder bin dazu gemacht worden. Ich als Verhandlungspartner tauge ich eh nicht mehr, also ich als Person, ich trete zurück, damit überhaupt irgendwas rauskommt. Dann haben die verhandelt und rausgekommen ist jetzt, dass sozusagen es ging nicht mehr um Verhandlungen um dieses alte Paket, sondern um ein drittes Hilfspaket. Na, dass man sich nicht wundert, es geht um ganz neue Zahlen und so weiter. Und scheinbar, was da rausgekommen ist, erstens, die Euro-Länder haben gesagt, die haben sogar schlechtere Bedingungen gekriegt. Die haben gesagt, ihr habt so hart gepokert, ihr habt so viel Vertrauen verspielt, heißt es da. Ihr müsst euch das Vertrauen erstmal wieder verdienen. Und zwar so, dass ihr heute Mittwoch, am heutigen Tag, erstmal Vorleistungen macht. Mehrwertsteuererhöhung und Rentenkürzung, beziehungsweise Rentenalterverlängerung, was eigentlich eine Rentenkürzung ist. Dann, wenn ihr das hinkriegt, dann entscheiden wir, ob wir Verhandlungen mit euch machen. So, die groben Rahmenbedingungen des Verhandlungsmaterials sind ungefähr da. Und das heißt eigentlich, Austeritätsprogramm wird fortgesetzt. Eine Umschuldung wird nicht mehr so kategorisch ausgeschlossen wie vorher. Es ist aber wahrscheinlich nicht Vertragsbestandteil, sondern wird in Aussicht gestellt. Das könnte man sagen, das ist so der klitzekleine Gewinn eventuell von Tsipras. Plus drittens, die haben noch eine härtere Auflage gekriegt, das ist dieser Treuhandfonds, wo sozusagen Staatsbetriebe in eine gesonderte Gesellschaft ausgelagert werden sollen, die dafür zuständig ist, die zu privatisieren. Das ist eigentlich sogar härter als vorher, einerseits. Da haben sie eine Fantasiesumme von 50 Milliarden ausgerechnet, was das wohl einbringen könnte. Und sollte der Treuhandfonds über 25 Milliarden Geld einbringen, dann darf die Hälfte von dem, was darüber hinaus eingegangen wird, die griechische Regierung in Investitionen packen. Es wird jetzt schon in den Zeitungen diskutiert, dass es alles Fantasiesummen sind, weil wenn man die Staatsbetriebe losschlägt, dann kriegt man eh nicht ordentlich Geld rein, wenn das unter Not passiert. Da kommen niemals 25 Milliarden überhaupt zusammen. So, dennoch kann der Tsipras das als kleinen Gewinn verbuchen. Guck mal, wir haben die Gläubiger dazu gekriegt, etwas Investitionsaussichten zu bekommen. Der Sache nach, wie gesagt, die Verhandlungen werden jetzt erst noch kommen. Wenn ich das richtig verstanden habe, der Sache nach hat der Tsipras jetzt Kehrtwende gemacht und ordnet sich unter. Und hat jetzt das Problem, das in Griechenland zu verkaufen. Ne? Die eigene Partei spaltet sich oder werden mit Nein stimmen viele da und das wird dann auf ein Spaltprodukt hinauslaufen. Er ist auf Unterstützung der Konservativen und der Sozialdemokraten angewiesen. Gut, kann man sagen, erstmal Projekt Euro-Länder unter Führung Deutschland gelungen. Unterordnung hat erstmal stattgefunden und dann wird das Gezerre weitergehen, ob die Bedingungen wirklich eingehalten werden und wirklich umgesetzt werden und so weiter und so fort. Und was dahinter steckt, dann kann vieles dahinter stecken. Man muss das auch wirklich erstmal abwarten. Kann ja auch sein, dass der Tsipras einfach auch Zeit gewinnen wollte und sagt, ja, jetzt muss Geld her, sonst kann ich hier kann hier nichts mehr ausbezahlt werden. Warten wir mal ab, ein Jahr weiter, wenn vielleicht Podemos in Spanien an die Macht kommt oder so, ob man dann nicht nochmal neu losgehen kann. Also weil die haben ja schon ein bisschen drauf gesetzt, dass eventuell das eine oder andere Land in der Eurogruppe die mit unterstützt. Und die sind eigentlich auf eine ziemlich harte Bank getroffen. Kannst du noch mal was zur harten Bank sagen? Weil es ist ja in der Realität dann doch nicht nur Deutschland. Mhm. Also kriegen wir natürlich immer noch in den Medien so Schäuble Merkel, aber wie funktionieren denn die Verhandlungen? Was machen denn die anderen Länder? Oder? Es gibt bestimmte Sachen, die müssen einstimmig oder mit einer qualifizierten Mehrheit oder so weiter entschieden werden. Und grob kannst du sagen, dass man nennt sie mal die Länder im Norden und damit ist Finnland gemeint und Niederlande ist damit gemeint. Deutschland, Belgien meine ich auch, die sind schon sehr früh auf der deutschen Linie eher gewesen. Also zu sagen, noch mehr Kredite hinterher für ein Abwrackprojekt, damit belasten wir ja nur unsere Kreditwürdigkeit. Und dann müssen wir irgendwann Angst haben, dass die Finanzmärkte gegen uns spekulieren. Das wollen wir nicht. Das war der Standpunkt. Die andere Linie war mehr Frankreich, Italien, durchaus Spanien am Anfang und so weiter, die gesagt haben, doch, es müssen da doch Finanzhilfen hin und man muss die Wirtschaft da wieder in Gang bringen. Ne? Auch Spanien und Italien auch auf sich gemünzt, so ein bisschen. Die haben sich jetzt aber auch die sind auf Granit gestoßen und das ist dann also 2012 gab es so eine Initiative von mehreren Ländern, wir müssen das Regime so ein bisschen ändern, die sind auf Granit gestoßen, weil letztendlich hängt es wirklich von Deutschland, wenn Deutschland da nicht Ja zu sagt, dann gibt es auch nicht genug Kreditsumme, die irgendein Fonds unterstützt, der dann nennenswerte Beiträge machen kann. Und insofern hat sich Spanien mittlerweile zum Musterschüler gemausert und gesagt, guck mal, wir haben hier so viel Grausamkeiten, so nennen sie es nicht, aber ich sage es jetzt mal, so viel Grausamkeiten hingekriegt und so weiter und so fort. Und unsere Wirtschaft wächst wieder. Gut, Verwunderung. Die Arbeitslosigkeit wird gar nicht weniger. Also 25% der Leute sind da arbeitslos. 50% aller Jugendlichen haben keinen Arbeitsplatz. Also da sind irre Leute überhaupt von allen Möglichkeiten, irgendwie mit eigener Arbeit irgendwie was zustande zu kriegen, getrennt. Ja, okay, aber die Wirtschaft wächst wieder. Ja, die machen sich zum Musterschüler. Slowenien ist, glaube ich, auch so ein Beißhund. Also sie richtig sich profilieren auch in der ganzen Sache nochmal. Und das mag dann ja auch Pluspunkte geben, wenn es dann mal dazu kommt, wenn Spanien dann mal sagt, okay, wir haben es jetzt wieder so einigermaßen hier, können wir nicht mal einen Investitionskredit haben. Also, dass die den gerne hätten, das ist auch klar. Aber das ist halt der andere Weg, sich profilieren darüber, dass man, ne, so. Wie das auch immer gehandelt wird als die ganze Zeit Souveränitätsfragen. Es ist auch ein Image-Schaden, wenn du als Land hingehst und sagst, ich fordere das und das, was ganz anderes und hinterher musst du klein beigeben und sagen, ich konnte nichts bewirken. Also auch diese Fragen werden da ausgehandelt. Deswegen, der Hollande mag durchaus immer noch den Standpunkt haben, was ganz anderes wäre ganz gut und manchmal traut er sich ja auch. Aber ständig kriegt er eigentlich eine Kutsche, dass er da eigentlich nichts zu sagen hat. Ja, dann doch lieber mit Deutschland verhandeln, ein bisschen den Standpunkt mit einnehmen, vielleicht hier und da eine Differenz, muss man natürlich auch machen, um zu sagen, guck mal, ich bin immer noch der Vertreter von der anderen Wirtschaftsmacht hier in Europa. Und diese Frage, auf welcher Hierarchiestufe du bist, mag dann für alle anderen Fragen wie Fischereirechte, wie zukünftig ein Bankensystem aussieht, bei allen anderen Fragen, spielt sowas dann eine Rolle bei denen? Also, mal so rum. Das ist ja dieselbe Sache, die Deutschland auch immer, oder die europäischen Länder immer relativ zu USA haben, zum Beispiel bei Militäraktionen. Also immer die Frage, Nein sagen, finden wir gar nicht so richtig, Irak-Einsatz oder sonst was. Um dann aber, macht die USA das einfach und dann steht man als Depp da in der Welt, der zwar irgendwas sagen kann, aber nichts zu entscheiden hat. Oder mitmachen. Dann kann man sagen, ich habe mitgemacht und ich habe und darauf spekulieren, dass man da Beiträge einbringen kann und die Sache zu seinem Gunsten ändern kann. Meistens mit dem Pech, dass dann hinterher die USA sagt, wo es lang geht. Also ne, auf einer höheren Ebene stehen europäische Länder häufig in dem Dilemma. Sich unterordnen, aber dadurch zeigen, dass man mit dabei ist und nicht einfach weg vom Fenster, aber dann auch nichts richtig einbringen können. Oder opponieren und sagen, wir sind eigenständig, wir lassen nicht, wir machen nicht überall mit und so weiter und so fort. Um dann aber die Klatsche zu kassieren, ja, mach's zwar nicht mit, aber verändern tut das auch nichts in der Welt. Gibt es eine einheitliche deutsche Linie oder gibt es verschiedene Wirtschaftsschulen, wo man jetzt sagen kann, die eine hat sich jetzt durchgesetzt, weil du vorhin meintest, es gibt ja diese griechische Perspektive, wie man jetzt mit der Krise umgehen sollte, die USA oder irgendwelche sozusagen Wirtschaftsleute aus den USA würden auch eher die griechische Perspektive. Gibt es das in Deutschland auch, dass es CDU-Wirtschaftsfraktion sich halt durchgesetzt hat und die SPD-Wirtschaftsprofis eher eine andere Linie fahren und sich gerade nicht durchsetzen können? Oder gibt es da in Deutschland keine Grabenkämpfe, was eine Politik-Wirtschaftsausrichtung angeht? Also der Parteienlandschaft nach kannst du sagen, wenn du jetzt absiehst, also was ist der Standpunkt, der sich durchsetzt in der CDU und in der SPD und bei den Grünen und so weiter und so fort, kannst du halt einig sagen, dass CDU, SPD und Grüne eine Bank sind. Ne? Die stehen eigentlich hinter dem, was Merkel macht. Die AfD ist natürlich gegründet worden mit dem Tenor keine Kredite mehr. Griechenland raus. Ne? Die Linkspartei hat den Standpunkt, mehr den französischen Standpunkt. Griechenland Kredite geben und darüber hinaus durchaus auch mal Investitionskredite. Also wir müssen uns darum kümmern, dass Griechenland auch wirtschaftlich wieder wachsen kann, sonst ist es ja eh kein Beitrag für Europa. Das ist erstmal die Parteienlandschaft, hätte ich gesagt. Und jetzt hast du innerhalb der Parteien nochmal Sonderfälle. Also ne, wo du halt in der CDU durchaus einen Haufen CDUler hast in der Bundestagsfraktion, die sagen, alleine dass Merkel wieder mit denen verhandelt hat, ist eigentlich schon, also die tendenziell ein bisschen Richtung AfD sind. Oder die sagen, das ist uns noch nicht Unterordnung genug. Da sind ja tatsächlich so zwei, drei Komma zu sehen, die sich dem griechischen Standpunkt verdanken. Das ist schon zu viel. Solche Arschgeigen hast du da. Also übrigens, die Grünen haben das kritisiert, was da jetzt passiert ist, unter dem Standpunkt, ihr habt das nicht gut kommuniziert. Also ihr habt den Herrenstandpunkt verbal schlecht gemacht. Oder eure Äußerungen und wie ihr geredet habt, das macht ja ein ganz schlechtes Bild von Deutschland in Europa. Obwohl sie der Sache nach alles vollkommen richtig finden. Ich dachte, dass dann sogar zwischen Merkel und Schäuble doch ganz gewisse Unterschiede gibt, dass Schäuble eher in der Richtung ist, auch so von wegen so schlimm ist doch gar nicht, wäre es doch wahrscheinlich gar nicht, wenn Griechenland ausscheidet. Merkel ja ist, nee, das soll so zusammenbleiben. Das war ja die Differenz, die ich vorhin versucht habe zu referieren. Aber der Sache nach wollen ja eigentlich beide das Gleiche. Also Schäuble will nicht, dass Griechenland austritt aus dem Euro. Schäuble will, dass sie dabei bleiben und das Programm umsetzen. Das ist das, was er will. Und das will Merkel auch. Es ist nur eine Differenz in, wie droht man eigentlich? Und da sagt Schäuble, um das Programm durchzusetzen, muss man die Drohung aussprechen, ihr könnt auch aussteigen und dann werdet ihr schon sehen, was ihr davon habt. Und Merkel sagt, nee, noch nicht mal die Alternative sollte man denen eigentlich geben. Also die darf gar nicht Realität werden. Genau, dann muss man sagen, manchmal ist ja dieses Bild von Good Cop, Bad Cop mit Merkel und Schäuble, muss man eigentlich sagen, beide sind Bad Cop, weil sie drohen halt auf verschiedene Art. Ja. Hey, ich frage mich so ein bisschen, ob es irgendwelche überhaupt so realistische Hoffnung daran gibt, dass wenn in Griechenland das umgesetzt wird, die harten Sparmaßnahmen und so weiter, aber dass dann irgendwie danach wirtschaftlich das da wieder ein bisschen auf die Beine kommt oder was läuft oder so. Oder nicht sonst eigentlich irgendwie mal dauerhaft Kredite wieder gegeben werden müssen. Die eine Frage ist, ja, die Euro-Regime-Leute sagen natürlich, ja, wenn ihr euch ordentlich, die reden ja nicht vom Kaputtsparen, sondern die reden davon, das ist eine Durchstrecke, die muss man durchhalten, aber wenn man dann alle Arbeitsmarktreformen gemacht hat und Rentenkürzungen und so weiter und so fort, irgendwann geht es auch wieder nach oben. Man könnte auch sagen, ja gut, wenn die Wirtschaft um 20% zusammengekracht ist, mag es ja dann auch die Unternehmen auf eine Größe zusammengeschrumpft sein, dass die Massenkaufkraft, die dann noch da ist, doch wieder ein bisschen ausreicht. Ja, die Perspektive bieten sie denen an. Also das auch so rum, dann verweisen sie auf Spanien. Und dann kann man auch nochmal sagen, wie hart das eigentlich ist, auch in Spanien. Muss sagen, ja, da kommt gerade wieder zaghaft so ein bisschen Wirtschaftswachstum zustande. Mal gucken, wie lange das hält, erstens. Aber zweitens, was hat die Gesellschaft da eigentlich von? Auch damit ist doch noch lange nicht gesagt, dass der Staat dann seine Staatsfunktionen wieder gut erfüllen kann oder so. Der spanische Staat hat da eine Bevölkerung zu betreuen, wo ein Viertel nicht arbeitet und die Jugendlichen die Hälfte nicht. Was sich daraus entwickelt, sie nennen das die verlorene Generation. Was das bedeutet. Also wie gesagt, mir tut der Staat nicht leid. Von mir soll der. Aber mir tun die Leute schon leid. Aber nur aus einer Perspektive eines Berufspolitikers, eines Berufsnationalisten, muss man eigentlich sagen, unhaltbar. Aber die Alternative ist halt das andere. Ist noch alles heftiger in die Scheiße und man weiß gar nicht, ob man dann nicht tatsächlich auf einen kompletten Drittweltstaat runtergestuft wird. Mal so rum. Der Standpunkt ist, die Euro-Krise ist noch nicht bewältigt. Man hat sie beruhigt. Und darum geht es jetzt auch weiter hier vom deutschen Standpunkt aus. Und da ist jetzt erstmal, eventuell könnte man irgendwann eine Umschuldung machen. Aber nicht jetzt. Jetzt ist erstmal Leistung angebracht in Sachen Austeritätspolitik. Da ist noch lange nichts alles abgearbeitet, was wir mal vereinbart hatten. Und jetzt vereinbaren wir mal neue Sachen. Kannst du nochmal sagen, was die Euro-Krise ist? War? Die Euro-Krise meine ich damit, dass das ist vielleicht nochmal die Frage am Anfang sozusagen, was kam da eigentlich wie zustande? Du hattest mit der Lehman Brothers, also andersrum, Du könntest immer weiter zurückfragen, und warum hat das angefangen oder das angefangen? Mal so rum da reingesprungen. Du hast eine Finanzkrise 2007, 2008. Weltweit müssen die Banken eingestehen, dass sie eigentlich Schulden bei sich in den Bilanzen haben, also sozusagen irgendwelche verbrieft Wertpapiere, die eigentlich nichts mehr wert sind, weil die untereinander das auch nicht mehr abgekauft haben. So, warum das passiert ist, wäre jetzt dann noch eine Frage zurück. Aber das erstmal ist der Ausgangspunkt. Weil die Banken so eine systemische Bedeutung haben für jede kapitalistische Gesellschaft, ist hier in Europa wie auch in Amiland, die haben nochmal 700, also jeweils ungefähr 700 bis 800 Milliarden Euro oder Dollar jeweils Schulden gemacht und das in die Banken gepumpt, um das Bankensystem zu retten. Erster Punkt. Also man kann sagen, noch ganz viel Schulden aufgenommen, nicht um ein neues Wirtschaftswachstum zu initiieren, sondern nur um das alte irgendwie zu halten. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, sie haben gleichzeitig den ganzen Banken neue Regeln aufgeherrscht. Engere Regeln. Also da war ja das Urteil, ihr habt zu risikoreich spekuliert und dieses Geschäft ist auch nicht so stabil und so weiter und so fort. Ganz viele neue Regeln aufgestellt. Sozusagen das Investieren der Banken dadurch auch so ein bisschen eingeengt. Nach beiden Seiten haben die Banken hinterher oder die Finanzwelt, und jetzt wieder nicht abgesprochen, sondern unabhängig voneinander, tatsächlich gesagt, wir müssen jetzt neu kalkulieren. Und wenn wir engere Rahmenbedingungen haben, erstens, und zweitens die Staatenwelt nochmal viel mehr neue Schulden gemacht hat, gar nicht mit Perspektive, sondern nur um das alte zu haken, müssen wir eigentlich sagen, wir müssen jetzt mal vorsichtig werden bei den Staatsanleihen. Also das, was vorher als bombensicher galt, ne, Staatsanleihen, unverrückbar, super Dinger, plötzlich sagt die Finanzwelt, okay, gucken wir uns das mal an. Ist das eigentlich noch so tragfähig? Und es war damals so, dass eigentlich gegen alle Staatsverschuldungen, am Anfang sogar gegen Deutschland, die Anleihen etwas weniger genommen wurden seitens der Bankenwelt. Bei Griechenland Dollar. Man kann sagen, die haben sozusagen sich eigentlich das schwächste Glied in der Kette im Euroraum rausgenommen. Und daran sind sie zögerlicher geworden. Und eigentlich haben sie die Frage in die Welt gesetzt, so Euroraum, wie hältst du denn jetzt das eigentlich damit, wenn ein Staat von euch seine Staatsanleihen nicht mehr platziert kriegt und keine neuen Kredite mehr kriegt? Also in dem Sinne war das nicht, also die deutsche Lesart immer, das ist eine Griechenland-Krise. Griechenland hatte Probleme, hat Scheiße gebaut in der Vergangenheit und deswegen gibt es in Griechenland eine Krise. Ich hätte gesagt andersrum. Alle Staatsanleihen sind eigentlich unter die Beobachtung gekommen und die Finanzmärkte haben nicht nur, haben schon gesagt, Griechenland hat sich da nicht gut entwickelt, aber zum Zweiten auch gesagt, und jetzt gucken wir mal, wie die Euro-Staaten reagieren. Und dann ging der Streit los, der jetzt auch hier Thema war. Deutschland hat gesagt, Griechenland hat ein Problem, ist Griechenlands Problem. Frankreich hat gesagt, da hast du nur alle Tassen im Schrank, wir müssen denen Kredite geben, damit die da ihre Kredite bezahlen können, das ist wohl das Mindeste. Weil sonst klappt Italien ab und Spanien ab und am Ende wir. Und das Resultat war dieser komische Kompromiss. Es gibt begrenzt Kredite, damit die Kredite bezahlt werden können. Aber dafür muss nicht nur, übrigens nicht nur Griechenland, sondern alle anderen Staaten auch, sich einem neuen Haushaltssystem unterwerfen. Schulden reduzieren. Ja, nicht weniger, aber mindestens weniger neue Schulden aufnehmen, als man mal geplant hat und so weiter. Also meine These, die Staatsverschuldungskrise in Griechenland ist ein Resultat der Finanzkrisenbekämpfung inklusive eben dieser absurden Besonderheit, dass dort ein Land oder eben alle Euro-Länder auch die Hoheit über die Währung abgegeben haben. Und damit diese ganze neue Frage auf den Tisch war, wie reagiert dann eigentlich ein Staat oder wie kann er noch reagieren? So hätte ich das aufgelöst. Ich mache jetzt mal Schluss. Mach mal aus. Vielen Dank.